Akkadin. Jürri Hachimario. Alter, ihr fucking Weeps, ey. Holy crap. Hallihallo und herzlich willkommen zum, was ist ich, wie vielten Quasselstrip Podcast. Solltest du mal durchzählen? Ja, sollte ich. Reist. Ihr habt gehört, der Lixor ist mal wieder dabei. Hallo. Ich habe gehört, er hat sogar was gesehen. Ja, so ein bisschen was. Ja, und auch der andere Stammgast, Arsen, hat sich bequemt. Bequemt? Ich chill schon seit 3 Stunden im fucking TS. Ist in Ordnung. Ja, und Igeljäger, der fucking Normie. Ja, total Normie. Ja. Ja, gestern, was war's? Konzert, heute wow. Familie, was falsch so mit Normie. Dir? Echt mal. Irgendwelche alten Säcke sich anschauen, die höchstwahrscheinlich jede Sekunde einen Herzinfarkt bekommen könnten auf der Bühne. Das sagst du jetzt. Das dir. Was denn? Die sind gestern über 60. Hast du den Spaß deines Lebens. Ja, vermutlich. Ich war da auch, ich habe ganz genau gesehen, wie du am Headbang warst. Headbang? Du kannst jetzt nichts verheimlichen. Aber bei der Edgy Band, ne? Ich glaube, ja, die Edgy Band, die war. Oh, ja. Ich wollte zuerst ein Bild raussuchen, was ich letztens gesehen hatte in einem YouTube-Video. Irgendein Cringe-Ding, wo so ein Kind in einem Sonic-Anzug steht und einfach sagt von wegen: When you run faster than light, you can only live in the shadows. Aber ich hab's nicht. Ja, aber so eine Band war das. Ja. Aber ich hab's, wie gesagt, ich hab's leider nicht mehr gefunden, also. Only live in the shadows. Ich kenne aber den Meme. Das ist ein ziemlich danker One. Ja. Oh, cool. Okay. Sehr schön, wie wir innerhalb von nicht mal einer Minute, wie das beim Off-Topic-Thema waren, so. Das ist ja, wir sollten einen Podcast über Memes machen. Memes sind off-topic, seit wann? Memes sind immer on-topic. Ja, Anime-Memes-Podcast, nächste Folge Anime-Memes. Komm. Wo jetzt ja auch Stardew Valley so im Kommen ist, überall. Ich meine, da ist mein favorite thing auch Denk-Memes auf meinem Hauptaccount. Das ist immer extrem lustig, wenn dann irgendwelche Leute sagen, Favorite Thing dort ist eigentlich irgendwas Food-mäßiges und dann sagen, das schmeckt wie Denk-Memes. Please no. Oh man. Ja. Also ich sage immer, this tastes like Ego Rapture. Ah, we get it. Who gets it? Ah, normal. Old faggotry. Widerlich, ihr scheiß Meme-Menschen. Genau. Boah, furchtbar. Kommen wir zurück zu dem eigentlichen Sinn dieses Podcasts, nämlich, dass wir erzählen, was wir gesehen haben und eventuell noch ein Thema aufgreifen, wenn wir uns nicht wieder in wunderbare Diskussionen verzetteln. Lixor, möchtest du anfangen, was du gesehen hast? Okay. Ist der Madoka Magica also. Ziemlich gut, oder? Alter. Also, ich schaue mir morgen Madoka Magica an und dann erzähle ich dir mal yes. was. Yes! So. Endlich habe ich 2-1, da kann ich gewinnen. Also erstmal habe ich die ersten 4 Folgen von Kanazuki no Miko oder Destiny of the Shrine Maiden geschaut. Aus dem What? Ganz einfachen Grund. Ja, das ist das, was ich mit Neiko geschaut habe. Er hat mir das Opening geschickt. Es also sah aus, als hätte es Lesben und dann habe ich erst mit ihm geschaut. Und das ist im Prinzip der einzige Grund, wieso man das schauen sollte. Auch wenn in den ersten 4 Folgen nur eine leicht Yuri angehauchte Szene drin war und eine im Badehaus. Ja, und ansonsten ist die Show halt total retarded. Da hast du das Main Girl, auf das gleichzeitig das populärste Mädchen der Schule steht und der populärste Junge der Schule. Das ist die Wahl aber leicht, immerhin. Ja, zumindest für Best Girl routen. Und was sonst so plotmäßig abgeht, weiß ich überhaupt nicht. Danke für die Beschreibung. Darum geht's auch gar nicht. Aber die Villains sind richtig gut. Da hast du beispielsweise irgendwie 7 Villains, glaube ich, oder 8. Das ist quasi so eine Gruppe wie das Phantom Trope bei Hunter x Hunter und nicht ansatzweise so gut. Hätte mich gewundert. Weil du hast halt eine, die ist wie so ein Idol gekleidet und redet über ihre neuesten Tracks und was weiß ich. Eine ist eine Mangaka, die sitzt dann da die ganze Zeit, zeichnet ihre Bilder von wegen, oh nein, die Deadline ist morgen. Es ist komplett retarded. Warum muss Neko nur so viel Krebs rumspreaden? Wie heißt der Anime nochmal? Kanazuki no Miko. Destiny of the Shrine Maiden. Kanazuki. Es sieht auch schon vom Cover her total krebserregend aus. Ja, und es ist sogar bei Mal auf Platz 3000 noch was, also. Nice. Bin selbst da schlecht bewertet. Bin's nicht. Und einer der Villains ist sogar lustig, weil es einfach ein extremer Edgelord ist. Das macht auch Spaß. Das ist immer fun. Das ist immer fun, ja. Weil sonst gibt's dazu eigentlich nichts zu sagen. Schaut's nicht, in 4 Folgen gab's nur eine Yuri-Szene. Und welche das Folgen war am Ende gibt's? Von Folge 1. 12. Zu viel dann. In Folge 2 oder 3 war irgendwie eine kurze Badehaus-Szene, die war nice, because... Das ist, ja, unter 10% Yuri sollte niemand sich anschauen, das ist richtig. Das stimmt. Vor allem nicht mit Bulgaren. Und dann habe ich noch was nicht erd Makros geschaut. Yeah, die ersten 5 Folgen. Für den Groupwatch. Den ich leider versammelt habe die Woche, aber nein. Machen wir das nicht heute vielleicht? Nee, die meisten Leute, die da mitmachen, haben Jobs, also. Ah, was wollt ihr denn mit Jobs, ey? Ja, morgens, Montag und so. Ja, dazu kann ich bisher nur sagen, dass die ersten 5 Folgen zumindest schon mal ganz interessant aussahen und mir die Charaktere bisher gefallen. Ja. Von 1900 irgendwas. 1983, 82. Oh, warte. Sag mal, könnt ihr mir nicht mal den fucking Mal-Link schicken? Wenn ihr den schon habt. Tja, ich hab's gerade bei Skype gepostet, aber da bist du ja nicht mehr. Also. Fuck Skype, jeder, der es benutzt hat, hier macht Syphilis. Das war bei Skype gepostet. Das war seltsam spezifisch. Warum postest du Makros? Ja, weil ich eben noch Makros erwähnt habe. Nein, ich meinte den anderen, den Anime davor. Ach, die Cancer Show, ja. Ja. Mensch, du kannst doch wohl Shrine Maiden eintippen, da wirst du wohl schnell... Oh, es gibt so viele Shrine Maiden-Anime, die damit anfangen, das wird ihm auch nicht weiterhelfen. Zumindest bei Mal, da finde ich da 3 Milliarden Sachen. Ja. Oh, Mann. Ich tippe Shrine Maiden ein und es ist das zweite von oben. Also... Kanosuki no Miko. Wie 2004, oder? Ja, 2004. Ach so, okay. Glaube ich. Okay. Ich weiß nicht wieso, aber mein Kopf hatte gerade diesen Anime mit 1900 verbunden. Irgendwas meinte ich Makros. Ja, ich weiß, ich bin gerade nach Hause gekommen, okay? Ach so. Ja, das ist schön. Noch nicht. Ja, ja. Ist immer noch alles drin. Okay. Hast du einen Attest? Attest? Für was? Fürs Podcast. Behindert sein. Ach so. Muss ich nochmal zum Arzt gehen. Nice. Das schickt mich immer weg. Ja. Und sonst habe ich noch ein paar Seasonal-Anime aufgeholt, aber darüber reden wir jetzt ja nicht. Das wird ein eigener Podcast. Ihr Rest ist behindert und Showa Renro. Okay, hey, keine Spoiler machen. was das übrigens angeht, machen wir da den eigentlich nächste Woche, weil an sich sind ja bald schon 2 Wochen. Ich würde sagen, in 2 Wochen, oder? Und wir können warten, bis Showa Renro vorbei ist. Aber nächste Woche ist halt die Race fertig und... Ja, aber es sind halt, Stuff. Keine Ahnung, wir können das gerade 2 Wochen eigentlich machen, dann haben wir halt den größten Teil fertig von der I guess. Und das Einzige, was da noch fehlt, sind die Shows, die halt noch aufholen müssen für eine Woche, wie Arjun oder Dagashikashi, I guess. Ja, aber wir haben schon Dagashikashi außer dir. Leute mit Humor. Otaku. Otakus. Ja, Leute, die sich für den Dojins einfappen. Der beste Part halt von Dagashikashi. Okay, weiter. Was hast du noch gesehen? Das war's. Okay. Wieder sehr viel. Mehr als letztes Mal. Oder vielleicht habe ich noch einen Film geschaut. Lass mich nochmal nachschauen. Wir haben gerade Redline zu dritt geschaut. Ja, Redline hat Oh Mann. Ja, Redline hatten wir ja schon irgendwann mal behandelt. Den haben wir ja bloß gerewatcht. Ist ein cooler Film. Ja, das sollte mal. Hatten wir beim letzten Mal schon Klasse. Colorful drin? Nein. Ey, da haben wir auch noch Colorful auch geschaut. Das Colorful, wann? Das fand ich ziemlich interessant. Ich und Markus haben es zusammen gesehen vor 2 Wochen oder so. Irgendwie sowas. Ich hab's gestern erst gesehen, aber... Ah, was ein Zufall. Für die, die es nicht wissen, da geht's halt quasi um einen Mann, einen Jungen, wie auch immer, der gestorben ist und dann in den Körper eines Kindes gesteckt wird. Und dann soll er halt herausfinden, wieso er jetzt diesen Körper bekommen hat und wieso er was tot seine Sünde ist. Und was seine Sünde ist halt, ja. Ja. Beziehungsweise wie er gestorben ist, soll er herausfinden. Ja, eigentlich seine Sünde, wird gesagt. Finde deine Sünde heraus oder sowas in der Richtung. Irgendwie sowas. Und der ist dann halt ein gigantischer Dickhead zu allen um sich rum und so weiter und so fort. Auch weil er gewisse Dinge erfährt. Eben. Also er ist nicht einfach nur... Arschloch bei Arschloch. Igel, Igel, du tippst wieder und man hört es. Upsi. Mich labert hier jemand gerade voll für einen anderen Podcast in Englisch. Nice. Aber ja, an sich war freut euch. An sich hat mir das Prinzip des Filmes ziemlich gut gefallen und ich fand es auch sehr interessant. Auch wie der Charakter sich dann halt über seine Erfahrungen und neues Wissen verändert hat und so weiter und so fort. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ja, für Dramafreunde definitiv nicht schlecht, ja. Aber ich fand, er hat sich vor allem anfangs extrem gezogen. Also ich glaube, das hat eine halbe Stunde oder so gedauert, bis die ganze Exposition vorbei war. Und er dann halt wirklich erst angefangen hat, so mit den anderen zu interagieren. Das fand ich schon ein bisschen anstrengend. Haben wir gar nicht so vor. Ich hab's auch nicht so lange vor. Ich hab nicht wirklich auf die Uhrzeit dabei geguckt. Also. Aber der Main-Charakter war halt extrem unsympathisch erstmal. Ja. Das fand ich gar nicht das Problem. Also, ich meine, man hat ja versucht, dass diese unsympathische Ebene wegzunehmen, dadurch, dass du halt sehr nah bei ihm bist und immer das so aus seiner Sicht siehst und solche Sachen. Wobei ich nicht so ganz verstanden habe, warum er dann so pissig auf die Mutter war. Das war mir irgendwie... Das war das Retardetste. Da war ich teilweise total sauer auf den. Ich habe es nicht verstanden, weil... Der war einfach sauer auf sie, weil sie jemanden genagelt hat. Nee, das meine ich nicht. Er tut ja immer so, als wäre es ihm egal. Im Sinne von, das ist ja nicht mein Leben und... Ja, aber damit sie lieb ist. Ja, weil das halt irgendwie, er mag es nicht, dass sie halt nett ist, weil in Wahrheit denkt er sich, dass sie eigentlich voll ein Arschloch ist. Aber es, ja. Deswegen es kann ihm das doch egal sein, das habe ich irgendwie nicht verstanden. So. Ja, weil halt. Ich meine, es betrifft ihn ja in dem Sinne nicht. Lach wahrscheinlich also, auch daran, dass er im Kopf halt noch ein Kind war, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Also, das fand ich komisch und. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber also die Hintergründe, die waren ja richtig geil gezeichnet. Also die waren ja unglaublich detailliert. Aber die Animationen selber, die waren ja teilweise erschreckend hässlich. Ich bin echt kein Animationsexperte. Ist mir jetzt nicht großartig schlimm, ist irgendwas aufgefallen. War jetzt kein Meisterwerk animationstechnisch, aber... Vor allem die Gesichter, die waren so komisch, fand ich. Ich fand auch, tatsächlich, es ist mir auch... Also ich persönlich fand auch die Stimmen irgendwie... Die so ganz passend. Ne, darauf achte ich eh nie wirklich. Ja, und ein was, das fand ich dann ein bisschen, ja, willig. Da gibt's diese eine Szene bei dem Bild, wo quasi die Metaphorik des Titels des Animes erläutert wird. Das war schon ein bisschen. Achso, wo sie dann anfangen von wegen. Ja. Jeder Mensch hat viele Farben. Und genau, das was. War so ein bisschen, naja. Naja, die Grundmessage, die der Film hatte, ist eigentlich an sich nichts großartig Besonderes, aber ist immer noch ganz nett gewesen, I guess. Ja, enjoy die life, dude. Die Auflösung war nett. Just enjoy life, jack off, rape some women, I don't know. Just do what guys do. Genau, boys, ein bisschen rapen, die in dein Zimmer kommen. Ja, yeah. Also ich kann nur zustimmen. Also ich besonders für Leute, rape? Die so mit Drama was anfangen können... Ist das bestimmt was, aber so an sich wird nicht jedem gefallen, denke ich. Wahrscheinlich nicht. Vor allem, weil der Main Character ein fucking Dick ist. Und ansonsten hast du nichts gesehen, Lixor. Das war's. Ja. Dann kann ja Arsen weitermachen. Das wird relativ kurz sein, weil ich habe nicht nennenswert viel gesehen, bis auf jetzt halt wieder Redline. Bis auf jeder einzelne fucking Eric-Show. Die ich heute auch noch ein paar nachholen werde oder spätestens morgen, wenn ich mein letztes Abi geschrieben habe. Ansonsten, ja, habe ich keine neue Show angefangen. Ich habe jetzt Kaiji runtergeladen. Das will ich auch entweder heute Abend noch starten oder morgen vielleicht, I guess. Und ja. Ich freue mich schon auf die nächste Diskussion über Kaiji. Nein. Lass mal, wenn wir einfach mal fucking Dings zu Ende hier schauen, was wir geschaut haben. Kommen wir gar nicht mehr zu. Ja, ich hab dir schon gesagt, von wegen, dass ihr das wahrscheinlich könnt, aber dann warst du auf dem Konzert. Ja, okay. Und du mit deiner scheiß Abi-Prüfung, lass mal nur die ab. Nein, das eine ist Unterhaltung, wo du einfach mal so hingehen kannst, was Normies hin und wieder mal als normal empfinden. Und das andere ist, ich weiß nicht, Abitur? Etwas, was auch nur Normies Abschluss? Machen. Du hast gesagt, kriegst du eh Abi, also. Mach deinen Hauptschulabschluss das und stimmt, gut aber ist. Ich darf keine Prüfung mit null abschließen und das wäre, wenn ich gar nicht hingehe, dementsprechend, ne? Ah, kann sein, vielleicht. Ist schon länger her, als ich mein Fahrabi machte. Fachabi, Ende Giggel. Ja, hahaha, ha, ha. Ich habe auch Abschlussprüfung geschrieben. Ich habe weitaus mehr Wirtschaft gehabt als du, also falls das nicht dein Lieblingsthema ist. Das ist mein Leistungskurs. Ja, ist schön, aber du hast trotzdem nicht mehr Wirtschaft als ich als WGler, weil ich habe Fachabi in diesem Thema gehabt. Dafür habe ich natürlich in allem anderen weniger. Ist ja klar, weil es nur um Wirtschaft geht, nichts anderes. Der Anime-Podcast. I tip my Fedora to you. Abi-Podcast. Wieso Fedora? Das ist einfach Tipps für Allgemeinbildung. Sorry. Was? Ja, das würde ich sagen, ist einigermaßen wichtig. Wollen wir wieder die allgemeine Diskussion starten? Jetzt fängt er wieder an über Goethe und was ist ja, nein, so, nein, so wichtig. In Before Faustus Madoka Magica. Ja. Okay. Ja, dann hau einfach raus, Arsen, was du gesehen hast. Ja. Nein, ich hab doch nichts weiteres gesehen. Ich hab nur die Erring-Anime gesehen. Echt? Natürlich, ich hab alle von den Erring... Guckst auf deine Liste, bist du sicher? Ja, ich hab bisher nur von den Erring-Anime geschaut. Dann haben, was haben wir weitergeschaut? Den O'Coil haben wir, ich glaube, das ist das letzte Mal nicht weitergeschaut. Wirklich nix? Ich könnte schwören, du hast irgendwas gesehen noch. Ich hab jetzt Redline... Keine Ahnung, warte, ich schau selber nochmal nach. Ja, guck einfach in deine Liste und dann guckst du, oh, diesen Anime hatte ich letztes Mal. Mach ich gerade. Mach ich das immer. Unprofessionell. Ich bin gerade in Witcher 3 drin. Wie weit seid ihr mit Daniel Coyle? 7 Folgen? I guess. Und? Ja, 7 Folgen. Nein, wortwörtlich. Ich habe jetzt seit 3 Wochen habe ich prinzipiell nur Eren geschaut. Anime is suffering. Okay. Ja, Daniel Coyle, 7 ersten Folgen. Ich weiß nicht, was hast du dazu zu sagen, Asan? Es sieht hübsch aus. Das ist interessant. ich mag das kleine Girl. Aha. Ja, sie Best Girl und ansonsten die ganz alte. Ah ja, ja. Ach, stimmt, du meinst die eine, die immer Poop sagt zu einem. Richtig, das ist mein Fetisch. Poop, ja. Ja, die rennt einfach rum und nennt Dinge Poop. Über Fetische haben wir doch vorhin schon geredet. Ich meine, bisher ist halt noch nicht nennenswert viel passiert. Die Prämisse ist interessant genug. Ja, das ist die Sache. Das Pacing ist wirklich gut. Also ich habe nichts gegen Slow Pacing, aber ich verstehe nicht mal, was überhaupt für signifikante Dinge momentan passieren, weil ich einfach noch nicht weiß, wie diese Welt eigentlich abgeht, weil das sind eigentlich einfach nur ein Haufen Kids, die sich irgendwie nur halt Gefahren vorstellen, weil das alles nur hinter diesen Brillen halt irgendwie stattfindet. Sobald man die Brillen absetzt, passiert nichts wirklich. Es wirkt halt, keine Ahnung, vom Feeling her, bis auf das Slow Pacing, wirkt es ein bisschen ähnlich zu Follicoli. Aber mit einem komplett anderen Pacing halt, wie gesagt. I guess. Also ich kann dir sagen, dass es bis Folge 18 nicht wirklich mit der Main-Story weitergeht. Dance Gate in die Ohren. Ich muss aber sagen... Ja, Dance Gate fing ja schon ab der Hälfte an, ne? Nein, ja, Dance Gate ab der Hälfte, wieso? Weil er da gemerkt hat, von wegen, dass hier... nee, das hat aber trotzdem nichts geändert am Pacing. Spoiler. Ja, weil auch kein Schwanz Steins Gate geschaut. Niemand hat das geschaut. Niemand. Was ist das überhaupt? Ist das irgendein Underground-Shit schon wieder von euch? Das ist so ein richtig versteckter, ja. Aber ist doch schön, da kann ich mal wieder meine Tiergeräusche auspacken. Also ich kenne nicht Steins Gate, ich kenne nur Steintor. Steintor, ich kenne nur Stone-Tor Steintür. Zu Daniel Coyle wollte ich noch sagen, es gibt ein paar nette episodische Teile, so, die ganz coole Ideen haben. Aber von der Main Story geht es erst in Folge 18 los. Dreht sich alles irgendwie nur so um diese eine Schwarzhaarige, die natürlich irgendwie aussieht, als wäre sie 5 Jahre älter als jeder andere, aber irgendwie ist sie in derselben Klasse. Was ein bisschen weird ist. Ansonsten, Charaktere sind halt irgendwie ein bisschen bland, so. Sind halt Kids. Ja, das wird sich auch nicht sonderlich ändern, kann ich dir sagen. Ja. Ich bin gespannt, was ihr vom Ende haltet, weil ich bin der Meinung, dass man es mit Folge 23 oder so hätte beenden müssen. Und danach wird es halt irgendwie so nie so doll. Ja, wir sagen dir 2017, was abgeht. Ja, sobald du deine fucking Abi-Prüfung geschrieben hast, dann letzte, dann können wir es marathonieren. Ja, danach können, wie gesagt, ab morgen können wir wieder loslegen, da habe ich ja alles fertig. Nee, ich habe morgen bin ich um... Ich hab doch geschrieben. Können wir das andermal klären? Ja. Also wir klären es andermal. Ich habe auf jeden Fall nicht morgen und übermorgen Zeit. Ihr wollt den Podcast bloß strecken, genau. Gibt's doch so. Unglaublich. Das zu unserem Besten, ja. Ach, whatever, das ist doch eh nur eine Laberrunde. Okay, Ja. Was? Das verstehst du nicht, dass es hier auch kommerzieller Hintergrund ist und so? Ja. Ich meine, kommerzieller Hintergrund? Stimmt, nein. Ich hab. Eine Show habe ich geschaut. Oh, nice. Stimmt. Jojo habe ich angefangen. Oh Mann. Wie weit bist du? Jojo. Ich hab's bisher, ich weiß nicht immer genau, noch nicht welche. Nein, immer noch. Ja, klar, ich hab geschaut, wie gesagt, im Moment nur Erring. Es ist gut, aber. Der ist immer noch im ersten Arc, just saying. Ja. Ah, das sagt einiges aus. Weiß nicht, ob's. Ich hatte es im ersten Arc gedroppt, Mann. Ich renne jetzt rum mit einem Dio-Profil, Profilbild. Also das sagt einiges aus, by the way. Also ich fand den ersten Arc auch schon awesome. Ich fand ihn auch awesome, aber ich war halt noch irgendwie, das war mir noch alles so ungewohnt, diese Cheesiness. Und halt jetzt liebe ich's. Jetzt liebe ich's, aber es ist halt, Gewöhnungssache. Ja. Das mag sein, weil ich weiß noch nicht wirklich, was ich von JoJo halten soll. Ich find's unterhaltsam genug, dass ich's weiterschaue, aber richtig. Die erste Arc ist nicht wirklich vergleichsweise. Ach, egal, whatever. Yeah. Schau einfach die erste weiter. Staffel und dann fertig. Dann schau einfach die erste. Ja. Jetzt bin ich dran, oder? Ui. Ja, wenn du was gesehen hast. Außer die Bands gestern. Ich habe, okay. Und deine Verwandten. Also meine Tante war echt nett. Hat sie dir auch was zu essen gemacht? Nein, wir waren essen. Beim Italiener gab es Pizza. Wie viele Punkte gibt es für Charakter? Was, Punkte? Wie viele Punkte gibst du für Charakter? Charakter, achso. Ja, für die Charakter im Restaurant. Kellner, Koch. Also die Kellnerin, die wusste nicht, wie sie komisches Gerät bedienen soll. Und deswegen ist sie mal hin und her gelaufen, um dann irgendwie Dinge zu erklären zu bekommen, weil die neu war. Das war nervig, also 2 von 10. Sie hat aber immer gelächelt, also sie hat es gut gemeint, I guess. Aber sie war dumm wie Stroh. Deshalb die 2, ne? Ja. Meine Tante gebe ich 5 von 10, weil Smalltalk war irgendwie meh. Und, Durchschnitt. Könnte man das ersetzen, wer weiß. Ja, okay, genug mit dem Bullshit. Stop it. Okay, wir reden jetzt über Anime. Ach, jetzt willst du auf einmal über Anime reden. Ja, ich glaube, das schauen wir. Okay, ich hatte, also, ich weiß nicht, hatte ich über diese Ghibli-Movie geredet? Hatte ich über, Hast du, ja. Ja, habe ich auch über Howl's Moving Castle geredet und so? Ich weiß gar nicht. Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass du über Karuya geredet hast beim letzten Mal. Ah, ja, dann habe ich wahrscheinlich auch über Howl's Moving Castle geredet. Aber der war es ein Ghibli-Movie, das gibt es ja großartig zu reden. Ja, Colorful habe ich gesehen mit Markus. Und dann hatte ich mit Discord-Gruppe Bastard gesehen, die 6 Folgen, was Cheese to the Max ist, mit irgendeinem Magier-Overlord, der die Weltherrschaft an sich reißen will, nachdem er irgendwie, der war irgendwie eingeschlossen in einem kleinen Jungen, und wenn er einen Kuss von einer Virgin bekommt, dann verwandelt er sich in diesen krassen Magiermeister, der voll gar ist und so. Wie heißt die Show? Bastard. Mit Bastard, okay. 2 Ausrufezeichen. Okay. Ja. Bei Virgin habe ich wieder zugehört. Ja, wir haben vor 2 Podcasts oder so, haben wir schon über den. Ja, ich habe den schon mal gesehen und ich kann sagen, er ist großartig als Trash. Das ist so ein geiler Trash-Anime, das ist am besten Freitagabends mit ein paar Leuten, das war ultra lustig teilweise, wie die dann irgendwie die vierte Wand durchbrechen teilweise und einfach in die Kamera schauen oder, keine Ahnung, teilweise geht es einfach nur darum, dass er irgendwie seine Bitch einfach rettet. Welche einfach entführt wird, weil sie irgendwie, ich weiß auch nicht, teilweise passieren einfach Dinge, damit sie passieren. Und ich finde auch den schönen Sexismus. Ja, Sexismus ist sowieso so to the max. Lustig. Ja, Frauen sind einfach komplett halt nutzlos, außer halt für Virgin-Küsse. Und wir im echten Leben auch. Ja, und halt männliche Kerle kämpfen gegeneinander. Ich meine, dieser eine Samurai-Typ war ziemlich cool, I guess. Er sieht ein bisschen aus wie Guts. Was man vielleicht auf Twitter erkennen konnte. I don't know, ist halt echt ein geiler Trash-Anime. Und ich würde mal sagen, wenn man einfach gar mag, dann würde man da nicht fehlgreifen. Vor allem, wenn man ein paar Bier hat. Und vielleicht noch ein paar andere Leute. Da war Fun. Ja, es ist auch nicht zu lang, also. Ja, 6 Folgen. 6 Folgen, ist eigentlich, ne? Genau richtig eigentlich gewesen. Und die haben auch normale Länge, ne? Ja. Okay. Ziemlich Fun. Und dann hatte ich noch aufgrund von einer Empfehlung von Christmas Carnage, keine Ahnung, kennt wahrscheinlich kein Schwein. Doch, ich. Ja, du, wow. Ich auch. Sag mir auch was. A disappointing 7 out of 10. den könnt ihr auf jeden Fall verdanken, dass wir Megaknogger heute kennen, weil der hatte dann irgendwie gepostet, dieser Typ hat mich unter Elite favorisiert, also auf YouTube irgendwie. Und das war dann irgendwie mega knorrig. Wir dachten uns, das ist ein Vollidiot. Und dann haben wir seine Videos angesehen und haben gesagt, Mann, ist der lustig. Was ein Vollidiot. Ja, Kurenai habe ich gesehen, was einfach irgendwie... Der hätte gesagt, es wäre irgendwie sowas wie Usagi Drop oder sowas oder Barakamon. Also einfach irgendwie Chill Slice of Life mit einem Erwachsenen, der sich um ein Kind kümmert. Aber es ist ehrlich gesagt nichts gewesen. Es geht irgendwie um Mafia teilweise, weil das Kind ist nämlich eine Tochter von irgendeinem riesigen Mafia-Familie, die irgendwie... Also ich spoiler jetzt mal nicht so viel, aber auf jeden Fall ist die wichtig für diese Mafia-Familie. Und in dieser Mafia-Familie ist irgendwie, also die ist eigentlich dafür, die wollten, also eigentlich muss die ja weggesperrt werden in der Mafia-Familie, damit die irgendwie sicher ist, bla bla bla. Aber einer der Agenten von dieser Mafia-Familie hat sie rausgelassen, damit sie irgendwie in ihrer Kindheit dann noch irgendwie die echte Welt erleben kann und bla bla bla. Und deswegen gab sie einen ihrer Schüler den Auftrag, auf sie aufzupassen. Und der ist dann irgendwie, das ist irgendwie so ein Jugendlicher, der seit Kindesalter irgendwie bei der trainiert wird, separat, irgendwie ja Jobs von der annimmt. Und das ist jetzt irgendwie sein Job, ein Bodyguard für sie zu sein und gleichzeitig sie irgendwie ein bisschen groß zu sehen. Es ist ein bisschen weird, weil teilweise macht er dann irgendwelche anderen Aufträge noch dabei und lässt sie dann irgendwie zurück und dann rennt die irgendwie raus oder so, dann muss sie sie suchen. Und da steht dann teilweise irgendwie so total bescheuertes Drama, das eigentlich komplett vermieden hätte werden können, wenn er einfach nicht Auftrag annehmen würde, während er einen anderen Auftrag macht. Und ja. Und halt diese Slice of Life-Momente waren vielleicht so 20% des ganzen Animes und der Rest war irgendwie Mafia-Zeich. Nee. Wie ist er nochmal? Kurenai. Kurenai. Ich würde es nicht so empfehlen. Ich habe jetzt 5 von 10 gegeben. Das ist halt... Ist chill manchmal, aber dann, wenn es nicht chill ist, ist es ein bisschen lächerlich. Bisschen sehr lächerlich. Ja, das war meh. Nur 12 Folgen, aber also, whatever. Ich hatte eigentlich noch nie über Boogie Pop Phantom geredet, obwohl ich das jetzt schon seit einem Monat oder so schaue, aber ich habe erst 6 Folgen gesehen, weil, ich keine Ahnung, es ist halt nicht sehr gerade motivierend, das weiter zu schauen, weil es halt sehr episodisch ist und jede Episode ist halt irgendwie weird shit, der passiert. Kann ich wirklich so großartig drüber was sagen, aber soll halt eine der besten Light Novel Adaptations sein. Sagt es nicht wirklich so viel aus, aber ich sag mal, der Stil und halt, es ist ziemlich eerie, keine Ahnung, was das deutsche Wort gerade dafür ist. Hat halt irgendwie so eine ziemlich bedrückende Atmosphäre, aber das ist irgendwie auch der größte Strongsuit, den ich da habe, weil die Sachen, die in Episoden jetzt einzeln passieren, sind jetzt nicht so großartig interessant. Finde ich. Es sind einfach irgendwelche Kids, denen irgendwie Scheiße passiert und dann steckt da irgendwie irgendein Monster dahinter und dann kommt Boogie Pop und killt es. Also Monogatari. Haha. I guess, nur halt. Beste Light Novel Adaptation würde beides passen. Ist eine Light Novel. Hat er das nicht Rory empfohlen? Ich würde es insgesamt von Elitis empfohlen, aber keine Ahnung, ist halt. Wahrscheinlich wird es erst am Ende gut. Nein, das ist halt episodisch und jede Episode hat irgendwie so ein bisschen eine Aussage. Aber ich, keine Ahnung, es ist halt nicht irgendwie mitreißend. Ich weiß auch nicht, glaube ich, muss es mal erstmal beenden, damit ich dann großartig was drüber labern kann, aber es ist halt 50% durch und ich habe nicht wirklich großartig Motivation weiterzuschauen. Das heißt, es ist jetzt halt echt nicht irgendwie vergleichbar mit sowas wie Mushishi, was irgendwie ziemlich interessante Episoden hat und hier ist es irgendwie einfach nur weird. Es ist einfach merkwürdig. Keine Ahnung. Ja. Jeder Fall ist einfach merkwürdig und das ist irgendwie dann mit so einer merkwürdigen Episoden-Pacing auch noch. Über irgendwelche Leute, die introduced werden in der Episode und dann in der nächsten wieder undurchsichtig sind. Manchmal laufen, da gibt es irgendwie so Anzeichen, dass das alles gleichzeitig irgendwie vonstatten geht. Und teilweise sieht man die einen Charaktere, die in der 2. Episode sind, dann zum Beispiel in der 5. Episode, die dann irgendwie durchs Bild ein bisschen laufen, aber so großartig wichtig ist es nicht. Es ist einfach nur ein Zeichen dafür, dass das alles ungefähr im selben Timeframe passiert. Na, mehr habe ich darüber nicht zu sagen. Okay. Ja, yeah, das war alles, was ich gesehen habe. Na, dann das war alles. Ne? I guess. Ich habe nicht, na, ja, habe ich mal Aaron gesehen. Ja, aber... Willst du noch was über Macross sagen? Achso, Macross. Also, ja, Macross haben mich ja 5 Folgen gesehen mit der Gruppe. Sound Group Watch, also. Keine Ahnung, also die ersten 5 Folgen waren ziemlich 80s Cheese, aber irgendwie die gute Art von Cheese. Ja. Ist nicht extrem cheesy, aber in einer Szene sind die irgendwie gestrandet auf einem riesigen Raumschiff, also auf dem Macross und dann kriegen die halt Hunger und denen geht das Essen aus, also sehen sie einen riesen Thunafisch im Space schweben. und springen raus ohne Space-Anzug und kriegen den Kopf dann rein und essen den. Also ich weiß nicht, es war ein bisschen weird teilweise. Ja, das war lustig. Das Einzige, was mich daran an der Serie bisher gestört hat, war auch die Szene, wo die dann gefunden wurden von den anderen, weil rein zufällig, als die küssen wollten, da eine Rakete reinfliegt. Ja, die sind da Wochen oder so und dann plötzlich per Zufall, oh, wir haben euch gefunden. Oh, gerade da, dann, wenn sie sich küssen wollen. Ey, das ja. Also großartig, der War-Drama hat noch nicht großartig jetzt angefangen. Großartig. Ich denke mal, tatsächlich das wird ziemlich lächerlich, wenn ihr das gerade so erzählt. Ja, es ist halt ziemlich cheesy. Ja, es macht Fun. Es ist halt cheesy Mecha-Action und irgendwie wird noch irgendwas mit Idols noch eingeführt. Also ich nehme mal an, das wird noch lustiger. Und die Aliens sind irgendwie so Riesen, die so groß sind halt wie die Mechs, wenn die das aussteigen. Sind im Prinzip einfach große Menschen. Ja, mit teilweise bunten Gesichtern. Und deren halt Mechs sind Gesicht. Halt nicht so gesehen Mechs, sondern einfach Rüstung, wenn man so will. Die sind da in irgendeiner Kugel, Mann, und die kugeln sich da ein. Das sind aber okay. So eine Kugel auf Beinen. Kannst du dich mehr dran erinnern? Huh. Als sie da angegriffen haben, da waren die in irgendwelchen Kugeln. Das sah ein bisschen bescheuert aus. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall macht die Serie. Also ich meinte die Aliens. Eigentlich. Auf jeden Fall macht die Serie. Ja, Fun. Die macht Fun, ja. Aber Kriegsdrama wird wahrscheinlich noch erst später, ist ein Thema. Ja, bisher haben die Aliens nämlich erst angegriffen. Die Aliens haben bisher jetzt angegriffen und die haben eine Teleportation, die sie eigentlich zum Mond machen wollten, aus Versehen zu Pluto gemacht und haben dabei eine ganze Insel mitgenommen, die jetzt im Space schwebt. Also es ist noch nicht so viel passiert, aber es ist fun. Yes. Okay. Das wird im Tun beschweigt. Ne? Ja. Das habe ich heute Morgen erst gesehen. Ja, dann kann ich ja tatsächlich als Einziger, der tatsächlich ein paar Sachen gesehen hat, das der Zeit in Anspruch nehmen. Warte, ich habe mir Monster Hunter geholt. Kann ich da rein? Ja, das ist Monster Hunter reden. Auch okay, also dann wird der Podcast jetzt nicht mehr 1 oder 2 Stunden, sondern 5. Ich fange da mal an. Ihr könnt das ja auch separat machen. Monster Hunter Podcast. Nein, das war nur ein Scherz. Kannst du anfangen? Ich fange chronologisch an mit Beck. Da habe ich auch eine Review zu gemacht. Könnte man sich ja angucken. Eine Review dazu gemacht? Ja. Erstmal das reichen. Ja, mach ruhig. Das ist nicht gut geworden. Dass ich frage, ob er sie gemacht hat, ist eigentlich schon Beleidigung genug gewesen, aber egal. Ja, juckt mich ja nicht, wenn das von dir kommt. Tun. Ja, auf jeden Fall, es geht um ja so einen typischen 0815 Main Protagonist, halt das typische Weichei, was durch Zufälle in der Band kommt. Und Zufälle? Dann mit der Band. Wie kommst du zufällig in der Band? Stolperst du und dann landest du in der Band? Nein, er durch. Hast du White Album 2 geschaut? So funktioniert das. Aus Gründen trifft er seine alte, weiß ich, Kindheitskameradin irgendwie, die er Jahre, mit der er Jahre nicht geredet Kameradin? Hat. Kameradin? Ist sie Freundin, Kampfsport aktiv? Ja, keine Ahnung, was die ist. Ich glaube, es war Love Interest halt mal. Und auf jeden Fall, die trifft er und die hat irgendwie Fetisch in Rockmusik. Und Fetisch? Die nimmt zum Kunst, ja, und die nimmt ihn. Boah, weißt du, dass es ein Fetisch ist? Ja. Treibt dies mit Gitarren? Wollen wir jetzt auch noch mit über Fetische reden? Ah ja, ja, das wird alles im Anime erklärt, Jolta. Das ist ja alles relativ wichtig, dass er das dazu sagt, wieso der Charakter halt so funktioniert, wie sie funktioniert. Nein, wenn sie er ist so große Aussagen trifft, die einen Fetisch für Rockmusik, dann muss man das halt unterfragen. Das ist unser Job hier, weißt du? Ja, ach, sie so. Ist eigentlich auch relativ relevant. Ja. Also relativ. Auf jeden Fall, er kommt dann halt in so Rockkreise und trifft dann halt Bandmitglieder und lernt Gitarre, weil er halt sein Laufenschluss begeistern will. So, oh, wow. Guck mal, ich kann Gitarre spielen und ich kenne mich mit Musik aus. Ja, das geht zu mal nicht so, wow. Als ob man das nicht kennen würde. Ja, natürlich, jeder, der Gitarre spielt, hat es gemacht, damit er irgendwie mal beeindrucken kann. Ja, klar, wozu sonst? Ja, stimmt. Ich kann es sogar. Ja, auf jeden Fall. Jetzt überleg mal, wie es ist. Ja, und weißt du was? Ich habe immer noch kein Vibe damit abgekriegt. Wow, back unrealistic. Ja, voll, ja ist auch. Nee, auf jeden Fall. Der kommt halt in die Bandmitglieder, kriegt dann noch ein anderes Vibe, ein anderes Love Interest und dann halt noch ein anderer Typ, der quasi der Anführer der Band ist. Und im Prinzip ist es halt Drama und dieses ganze Band-Musik-Gedöns ist eher zweitrangig. Es war tatsächlich ziemlich cool. aber das Pacing ist halt unerträglich langsam. Also, das ist wirklich extrem langsam. Es geht, ich glaube, 2 Jahre, zeitlich gesehen. Und er macht halt so immer Anstalten mit der einen Ollen da, die Schwester von dem Band-Anführer, in Anführungszeichen, ist, umzubandeln. Und das ist halt irgendwie so die ganze Zeit so, oh nee, sie will doch nicht. Und er kriegt es halt nicht gebacken, sie mal ordentlich anzusprechen und solchen Schwachsinn. Und dann nach 26 Episoden kommt dann endlich mal ein bisschen Fahrt rein und dann... Kann ich die ganz kurz unterbrechen? Das erinnert mich gerade an Kenji Dienji, als er K-On! Reviewed hatte. Da hat er nämlich gesagt, dass die zweite Season schlechtes Pacing hat, weil da geht es nämlich nur in einem Jahr. Und in der ersten Season geht es um 2 Jahre in weniger Folgen. Da geht es ja auch um eine Band. Ja, also das Ding ist halt, der Anime ist halt trotzdem gut, wenn man auf Drama steht. Also ich fand die 3 Hauptcharaktere ziemlich nachvollziehbar und gut geschrieben. Aber alles andere ist eher so, also es fällt sehr stark ab im Vergleich zu denen. Die Antagonisten sind halt teilweise echt einfach böse, weil sie halt böse sein müssen jetzt gerade so. Was waren Antagonisten? Einfach Rivalen oder was? Ja, also es gibt einen Band-Rivalen und einen Rivalen für die Rolle, die er haben will. Also ich kann auch die Namen jetzt mal, ich weiß gar nicht, ob die Beyond noch, Black. Das Vibe, was er haben will, die heißt Maho und die hat dann halt auch immer irgendwie andere Freunde. Und das macht unseren Hauptprotagonisten, der, keine Ahnung, wie er hieß, Koyuki hieß er. Koyuki dann halt immer so, ist halt ein Lappen, sag ich mal so, und kriegt es dann nicht gebacken, sich irgendwie da durchzusetzen oder sowas in der Richtung. Oh also boy. Es ist Drama, aber ich fand es tatsächlich ziemlich gelungen, wenn man betrachtet, was der Anime eigentlich wollte. Es ging halt genau darum, dass Koyuki eigentlich ein sehr, sehr schüchterner, nicht Wimp. Mit sehr viel Selbstvertrauen ausgestatteter Mensch ist und sich dann durch dieses Bandleben, sag ich mal, zu einer halbwegs selbstbewussten Persönlichkeit entwickelt. Relativ White Album 2, anyone? Nein, habe ich nicht gesehen. Habe ich auch nicht gesehen. Sieht auch niemanden. Kann man sich auf jeden Fall anschauen, wenn man halt auf Charaktere und Drama steht und ein bisschen mit Rockmusik was anfangen kann, dann ist das eigentlich ein ziemlich guter Anime, aber so allgemein betrachtet ist er okay, aber ja, also für die Leute, die es interessiert. Ich hatte nämlich ziemlich viel Preisigungen von halt so Leuten wie Akada oder so gehört, also so, sag ich mal, Leute, die zwar ein bisschen Plebeian Taste haben, aber trotzdem viel Sachen schauen. Also das Ding ist, er ist nicht, nicht offensive im Sinne von, er ist irgendwie mal so cringig oder fremdschämig, also gibt's glaube ich, im ganzen Anime vielleicht 2-3 Szenen, die in die Richtung gehen, ansonsten ist der Anime eigentlich relativ gut, was die Umsetzung angeht. Also okay, nicht zu Real Talk, das steht echt stark nach White Album 2, aber mal vom Setting abgesehen. Ja, musst du dir halt mal ein paar Folgen angucken, dann kannst du das wahrscheinlich besser einschätzen. Nee, keine Ahnung, Beck steht nicht auf meiner Liste. Ja, kann man machen, wenn man halt Interesse am Genre hat. Dann habe ich gesehen Yuri Yuri, die erste und die zweite Staffel. Oh, wieso die dritte nicht? Weil die ersten beiden schon ziemlich Krebs-Aids waren, also... Oha. Oha. Wie kannst du das über die beste Ruhe-Show sagen? Wie kannst du das sagen über die geilen Tomato-Witze? Ja. Gott. Tomato. Und du hast nicht mal die Spoilers von Season 3 gesehen. Wer mega jetzt hier und hätte das gehört, er wird dich hassen. Ja, ist mir doch egal, wenn der mich hasst. Dessen hassen wir dich jetzt. Beef mit Megaklong auf Twitter, los. Tomato. Er braucht mir gar nichts zu erzählen, wenn er Yuri Yuri feiert, also sorry. Jo, Yuri Yuri ist geil. Was genau soll daran geil sein? Also es ist eine typische Moe-Show mit Yuri. Was? Da stehst du nicht auf Yuri. Witze sind halt immer dasselbe. Es ist keine typische Moe-Show. Ey, der Tomato-Witz war original und fantastic. Ja, entweder ist der Humor random oder er ist halt der immer selbe Running Gag. Oder es ist eine Anspielung auf den einzigen Gag, den ich hasste, war der, wenn die Schweißhaarige die Brille abnimmt. Oh nein, ja, das war schlimm. Ja, das passiert halt in der zweiten Staffel jede Folge mindestens 3 Mal. Das stimmt, das wurde echt übertrieben. Gut, dass er in der dritten kaum noch vorkommt. Und die haben sich ja wahrscheinlich auch gedacht, wie kriegen wir jetzt hier noch Yuri in die Folge? Okay, wir stecken die einfach in die Folge. Einfach und lassen die Brille. Ja. Ja, das Es war anstrengend teilweise, aber für wirklich doofe, geistig überhaupt nicht anspruchsvolle. Warte, war die Zeitreisefolge in der zweiten Staffel oder ersten? Ja, oder zweite. Beide, ja, die war auch gut, hallo? Ja, die war so unglaublich geil von der Story und ja, die Charaktere sich entwickelt haben. Und hallo, es war ein Inzest. Und am Ende haben die geweint. Ja. Oh, die letzte Folge war der Hammer. Und es gab, wie gesagt, Incest-Undertone. Also wir haben jetzt sieben Fetisch abgedeckt. Stimmt. Ja, perfekt. Ja, mit den Spooders in Season 3, also, ja. Also, mein Hauptproblem ist wahrscheinlich einfach, dass ich die ganzen Charaktere unglaublich retarded finde. Und Alter, aber auch. Die Blonde, ich habe gerade den Namen vergessen. Die sind alle so unsympathisch. Joko-chan. Ja, okay. Die war... Best Girl. Was? Also die Blonde war lustig. Achachim, Best Girl. Achachim, nicht vorhanden. Nein. Die blaue Haare mit großen Brüsten, die war die einzige... Die war auch nett. Aber ja, sonst total. Waren alle die halt normal im Kopf war. Ja, aber die war die unlustigste. Zusammen mit Brad-chan, oder wie die auch genannt wird. Die schlimmste war... Die blauhaarige war halt enorm... Die schlechthin in der Nein, die absolut schlechteste war die mit den lila Haaren und den Zöpfen. Oh mein Gott, ich hasse jede Sekunde mit der. Ach aber so, der Rest ist cool. Die Zundere. Ja, der, wo ihr Running Gag ist, dass ihre Haare praktisch alles fressen, dass sie nicht zeichnen kann. Und das ach so, ah, so die. Ich hab du hast gerade lila aber gesagt. Das war eher rosa. Das ist ja, rosa. Hat, ja, da, rosa Haare hier. Meine Güte. Ah, das ist selber. Großer Unterschied. Nein. Nein. Seid ihr Frauen? What? Nee, auf jeden Fall, sie war grauenhaft. wir reden hier, glaube ich, viel zu viel lange über so Yuri-Shit. Sorry, aber... Nein, tun wir nicht. Also ich fand es chill. Wir reden gerade über wirklich gute Chance. Chill mit manchmal Kirchern. So, das ich fand es absolute Zeitverschwendung, aber... Du bist also wenn man genau das haben will, nur seine Zeit irgendwie möglichst ohne irgendeine geistige Anstrengung zuzuschlagen, dann guckt Yuri. Oder guck lieber Jojo, aber... Ja, sowas wie Yuri ist dann halt einfach das Jojo von Moe. Ich weiß nicht, wie diese Beschreibung passen soll, aber ich hab's ja, verwendet. Nee, also ich fand's unlustig und Charakter fand ich unsympathisch und... Dann kennst du wahrscheinlich auch noch nicht das Smokebeat-Opening davon, Mensch. Doch, das habe ich schon gesehen. Oder die ganzen anderen Versionen vom Yuri-Opening. Alle 70 davon. Ja, die sind aber alle genial. Ja, das ist richtig. Ah, Kadin. So soll das habe ich echt vermisst, ey. Weißt du, bevor das Intro kommt, dann machst du mein Akarina vor, ja? Perfekt. Ja. Hajimari. Warte, wie geht das nochmal? Yuriri. Hajimari. Alter, ihr fucking Weeps, ey. Holy crap. Ich habe mich umentschieden. Schneid das raus, bitte. Nee, das bleibt dir. Dann habe ich Dead Leaves gesehen. Das ist ein, glaube ich, 40-minütiger Film von Production IG. Und es ist quasi wie Redline, bloß schlechter. Nicht ganz so geil. Ja, ja. Nicht ganz so geil. Und sieht vom Artstyle cool aus. Dead Leaves. Ja, es ist recht unterhaltsam gewesen. Hatte ein paar nette Gags, aber es ist. Also, wenn die ganze Zeit nur mit Action-Gedöns vollgeballert wirst und so Optik, die... War nicht genau das ist geil explodiert. An Redline? Ja, aber Redline hatte zumindest noch Pausen drin. Und das hat Deadlifts halt nicht. Deadlifts ballert dich die ganze Zeit damit zu. Ich glaube, das ist auch gerade meine größte Kritik eher an Redline, dass eben der Mittelteil, bis auf der Witz mit Trauma... Die Romance war so unnötig in Redline. Was mit Romance? Ja, deswegen. They kissed in the end, guys. Ja, aber das hätten die auch ohne diese Date-Szenen gehabt. Weißt du, wie gibt's denn? Ich meine. Ich fand die gar nicht so schlimm. Ich auch nicht. Ich fand die nicht schlimm, aber es war halt der schlechteste Teil des Films. Alles andere war genial. Ich fand die Szene, wo die ganzen einzelnen Racer vorgestellt wurden, das hat sich ein bisschen lang gezogen. Genauso wie die Referenz an Trava. Wo man einfach die zwei Charaktere vor die Fresse geknallt bekommt und die haben einfach nur einen komplett leeren Text für, keine Ahnung, 10 Minuten, bevor es dann halt weitergeht. Hä? Hey. Der Redline hat einen Vorgänger und der Vorgänger heißt Trava. Ach so, hab und ich nicht gesehen. Da gibt's, ich hab's ja danach gesehen und da geht's prinzipiell, falls du dich erinnerst, und die anderen beiden werden sich auf jeden Fall erinnern, die Szene im Restaurant, wo Sonoshi ist und JP kommt dazu. Ja. Und dann kommt doch dieses eine Krabbenviech, der sie erst auf flachlegen will und so weiter. Und danach kommt Trava und prügelt sich mit der Manne. Das sind die beiden Hauptcharaktere aus diesem Zweiteiler. Ah. Das war prinzipiell so ein mehr oder minder Bullshit-Mecker mit Aliens und hast du nicht gesehen. War nicht schlecht, aber es war jetzt nicht... war nicht mehr derselbe Stil wie Redline. Und die Szene hat sich halt ewig lang gezogen. Und jetzt, wo ich Trava kenne und das nochmal gesehen habe, ich mir gedacht, prinzipiell ist es eigentlich nur dafür da, die Leute, die Trava tatsächlich kennen, weil die Szene hat absolut keinen Sinn whatsoever und das macht Redline ziemlich oft. Mhm. Deswegen hätte ich eher gehofft, dass mehr Action-Szenen wie eben Yellow und Redline eben vorkommen. Oh well. Ich fand zwar genug Action und ich finde es wichtig, dass du mal irgendwie Pausen dazwischen hast, weil bei, guck dir. Du kannst den Zuschauer halt nicht die ganze Zeit zuknallen, Pausen. Ja, es wird einfach. Wenn du sowas wie Redline schaust. Das nutzt sich aber ab, wenn du die ganze Zeit damit vollgebombt wirst. Das ist der Unterschied. Du kriegst die letzte halbe Stunde ist nur die Redline und das wird auch nicht langweilig. Und auch da hast du Pausen drin. Ja, einmal wo sie crashen und einmal wenn du es vom Innen. Ja, aber das reicht ja schon. Das reicht ja schon, dass du diese Pausen drin hast. Und das hat halt Dead Leaves nicht. Und das ist das Problem von Dead Leaves. Ich glaube, ich schaue Dead Leaves nachher. Und dann widerspreche ich dir nächsten Podcast. Ja, das ist sehr sinnvoll. Du guckst ein Anime, um mir zu widersprechen. Ja. Ohne gesehen zu haben, weißt du, wo du das widersprichst. Ja, deshalb schaue ich doch auch Madoka Magic, ja. Richtig. Ja, bitte. Darum habe ich nur die ganzen Yuasa-Werke geguckt, damit ich sagen kann, wie scheiße sie sind, ne? Ich schaue auch Gott. Oh Gott, ey, warte mal, hattest du nicht gesagt, du wolltest Tsunami Galaxy schauen bis zum Podcast? Ja, hat er doch auch. Er hat doch noch andere Dinge geschaut, Mensch. Jetzt ja, Ping-Pong ist ausreden. Nämlich das nächste, was ich gesehen habe und das war okay. Aber ja, das war ist halt ein Sport-Anime mit brauchbaren Charakteren. Da redet er jetzt und das war's. So. Also was redest du gerade? Über Ping-Pong wie Animation. Oh. Die Charaktere waren aber nicht nur brauchbar, die waren fucking genius. Ja, genial sind die gewesen. Das war ja ein Meisterwerk. Ja, sagen wir mal, Meisterwerk. Ist ja nicht so, dass das eigentlich in einer ganz normalen, weiß ich, Realfilmserie, die nicht scheiße ist, Standard ist, aber okay. Wenn zum Beispiel Serien. Walking Dead oder was? Walking Dead ist das ja war ein Shit, Scherz. Ich sag ja nur, das ist gerade momentan die beliebteste Real-Life-Serie. Aber, ja, das Action. Ist traurig. Ja, wegen Zombies, dude. Weil es die einzige Zombie-Serie ist. Da geht's ja nicht mal um Zombies, da geht's einfach nur um Leute, die Drama machen. Dann gehen sie drauf und holen sie neue. Ja. Ja, Walking Dead ist scheiße, kann ich dir nur zustimmen. Aber die Charaktere in Ping-Pong sind halt, ja, das sind keine scheiß Charaktere. Die nerven dich, die haben eine schöne Entwicklung. Aber das sind jetzt keine Ahnung, genialsten Charaktere ever. Und hey, der ich glaub, Anime das hat das erste halt Mal, dass ich mit Lassig über einen Anime übereinstimme. Hey! Was? Ja, du siehst wieder. Schlecht. Ja, ihr habt einfach Shit-Taste. Oh boy. Nee, sorry, aber was ist denn jetzt deiner Meinung nach das Geniale an den Charakteren? Also, du hast deren Ambition für ihr Hobby ist halt das Wichtigste für die, ist das Hobby. Und ja, okay, aber das hast du in jedem Sport-Anime. Das hast du bei Beck genauso. Das ist genau dasselbe. Außerdem ist es nur ein einziger Charakter-Trade und das ist halt ja, aber ein bisschen halt, mager. Das ist nicht wirklich so, dass es nur ein, zwei Charaktere sind, die gut sind. Halt jeder Charakter, der in dem Anime vorkommt, hat tatsächlich irgendwelche Ambitions oder irgendwelche halt Hintergründe mit dem Sport und das wird auch alles in diesen paar Folgen. Das sind ja keine 20 Folgen oder so. Das sind, wie viel waren es? 11? Ja, 11. In den paar kleinen Folgen, da hat man so viele Charaktere, von denen man ein Gesamtbild hat. Ich glaube, das hast du einfach gar nicht gemerkt, wie schnell eigentlich die Zeit umgeht, weil 11 Folgen ist nicht viel und es gibt manche Filme, die kriegen, Filme, was laber ich, es gibt manche Serien, die kriegen das nicht mit 20 Episoden hin und allein deswegen ist Ping-Pong eigentlich genial. Abgesehen weil alles andere scheiße ist, ist Ping-Pong jetzt genial, das ist gerade deine Argumentation gewesen. So bewertet man Anime, zumindest mit dem Punktesystem, man vergleicht Dinge. Ja, das geht das ja nicht. Wenn alles scheiße ist, wird halt auch Durchschnitt genial, dann nach der Argumentation. Aber ich vergleiche halt nicht Anime untereinander, sondern ich vergleiche es halt auch mit Realfilmserien, die ich gesehen habe. Und da ist Ping-Pong halt in Ordnung. Aber nicht mehr. So, was Anime. Wir sind aber ein Anime-Podcast und ich vergleiche Anime mit Anime, sorry. Es gibt manche Leute, die sagen, oh, du kannst nicht mal irgendwelche Dinge vergleichen, die. Es gibt ja Leute, die stehen darauf, dass man nichts vergleichen soll. Man soll alles nach den eigenen Werten beurteilen. Also, da bin ich ja irgendwie eine Sache dazwischen, oder was? Wenn du hier medienübergreifend Dinge vergleichst. ich muss halt einfach sagen, dass, wenn du meinst, dass die Charaktere genial sind, dass ich das halt, dass die halt für eben Anime in Ordnung sind. Ich ja, rede über Anime. Aber das ich ist bin Anime-Fan. Sorry, das ja, ist ein Anime-Podcast. Ja, aber das ist doch so ein komischer Anspruch, wenn du sagst, oh, das ist für Anime ein geiler Anime, also eine geile Serie. Ja, wenn das mir jemand sagt, so, sag mir gute Anime, dann sage ich nicht, also diese Serien sind vergleichsweise mit... Ich weiß nicht, der heutige Podcast ist echt schon extrem salty, kann das sein? Nee, einfach weil das mir einfach so leer vorkommt, weil wir reden hier nicht über Real-Life-Serien. Wir reden über Anime, also sollten wir auch bei Anime bleiben. Ja, das ist ja in Ordnung. Wenn dich jemand fragt, was ist ein guter Anime, dann fragt er nicht, was eine gute Serie, die animiert aus Japan kommt und vergleichsweise mit westlichen Serien gut ist. Das ist so ja, da ist ja seine Argumentation. Er sagt ja nicht, von wegen, der Anime war nur okay, weil, keine Ahnung, es gibt Serien, die besser sind. Das ist aber bisher das einzige Argument. Und ich weiß nicht mal, welche Real-Life-Serien du damit das meinst. Das war nicht das einzige Argument. Was er gesagt hat, ist prinzipiell, dass diese Ambitions, die Charaktere haben, das kann ich auch so einigermaßen unterschreiben, auch wenn ich es anders, keine Ahnung, anders formulieren würde, I guess, dass das schlichtweg nicht ausreicht, um einen guten Charakter zu statuieren. Was sollen die da noch großartig bieten? Das sind einfach Teens. Ja, bei denen geht es um nichts mehr als die Schule und die Hobbys. Ja, das ist ja in Ordnung. Ich sag ja nicht, dass das scheiße ist, dass die nur das den Anime Beschränkungen haben. Aber der Anime hat ja aber nur diese Charaktere, die nur auf diesen einzelnen Punkten beruhen. Und der hat ja keine Story in dem Sinne, sondern es geht nur um die Charaktere, die sich entwickeln. Und das macht ja, mich. Das ist ja, warum ist der Anime als Ganzes in Ordnung und nicht geil? Verstehst du den Punkt? Die Charaktere sind doch mit das Wichtigste eigentlich. Der Charakterentwicklung ist für mich alles. Story ist für mich Nebensache, wenn Charaktere gut sind. Das ist bei mir genau andersrum. Für mich geht es um die Story, nicht um die Charaktere, weil die Story... Ohne Charaktere gibt es keine Story. Ja, und ohne Story gibt es keine Charaktere. Aha. Das ist so eine blöde Behauptung. Ja, aber die Story kriegt halt Charakter im wörtlichen Sinne durch die Charaktere. Dadurch wird es interessant. Du kannst schlechte Charaktere haben, die allerdings eine gute Story trotzdem noch erzählen, aber du kannst keine gute Story haben, shit. Aber du kannst keine gute Story du kannst auch mit Shit-Charakteren. Ja, weißt du, im Endeffekt Shinsei Kaiori auch gut wegen den Charakteren, weil nämlich der Lieblingsvillain, den wir alle ja so toll mögen und Spoiler, den mag man nur, weil er ein guter Charakter ist. Und weil er halt auch der einzige Gute darin ist, sticht er halt heraus. Handsome Jack? Haha. Ich bin halt der Meinung, dass ich irgendwas aus dem Anime rausziehen muss. Irgendwas muss der Anime mir, irgendeine Botschaft muss er ja haben, irgendeine Aussage muss er für mich am Ende treffen. Und wenn nicht, dann muss er ziemlich unterhaltsam sein. Und Ping Pong hat halt nur die Entwicklung der Charaktere und mehr nicht. Es ist halt in Ordnung, es ist halt cool, wie die Charaktere sich entwickeln, klar, sage ich auch nichts dagegen, aber der Anime ist halt nicht mehr. So, es gibt einfach nichts, was der Anime sonst hat, so, außer seine Charaktere. Er hat keine Story. Gut, die Visuals sind halt noch interessant. Der hat doch das ganze Theme von wegen Leidenschaft und sonst was für diese Sache halt, dass die Charaktere dann teilweise... Da gab es ja auch den einen, der dann plötzlich aufhören wollte, weil irgendwie wurde er nicht besser und so Sachen. Und dann hieß es halt, ja, ich habe wohl nicht so viel Talent und all die ganzen Geschichten, die dann noch mit aufgegriffen wurden. Ja, sorry, kurz mal zusammenfassen, was ich gerade gesagt habe, weil ich hatte gerade nichts hören können. Ja, dann. Ich hatte es noch ging darum, mal, dass das ich gemeint habe, dass. Angesprochen. Ja, Themes und Symbolism hat es auch. Er hat halt nur die Charaktere. Ja, das ist das Wichtigste für mich. Ja, für mich halt nicht. Sorry. Also für mich ist Story das Wichtigste. Ja, Story. Also kannst du nur Legend of the Galactic Heroes dann mögen. Weil. Wieso denn? Ich kann auch. Weil da passiert storytechnisch gigantische, wichtige Dinge, die gesamte Galaxie beeinflussen. Ja, aber warum kann ich jetzt plötzlich nur Legend of the Galactic Heroes mögen? Ich meine, an sich hat Ping Pong auch eine Story, und zwar die Geschichte über diese Charaktere. Das kann man auch als Story beschreiben. Ja, aber die ist halt sehr dünn. Das ist der Punkt. Ja, aber das ist halt eine sehr wie ist denn das wahre Leben? Wie ist denn deine Lebensgeschichte? Glaubst du, das ist doch genau der Punkt. Ich will doch nicht das wahre Leben sehen. Ich will eine Welt sehen, die geil ist, die mich interessiert, wo ich einfach irgendwie mir was anderes habe. Ich will doch nicht das wahre Leben sehen. Wenn ich das wahre Leben sehen will, gehe ich raus. Man geht doch nicht in ein Sportanime und erwartet einen schon. Das wäre dann Shit hier, so wie Koroko no Basket oder so. Darum geht's doch gerade gar nicht. Es geht doch nicht darum, was ich erwartet habe. Es geht darum, dass der Anime einfach halt nur ein Sportanime ist mit Charakteren, die nicht scheiße sind. Ja, realistisch. Und du fasst das jetzt so auf, als würde ich sagen, das ist der schlechteste Anime ever. Ja, mir kommt es aber gerade so vor, weil, keine Ahnung, also, zumindest bei Sportanime kommt es mir oft so vor, dass die beliebten Sportanime einfach nur Shonen sind, die einfach nur so, um Sport gehen. So scheiße sind, wie Kuroko no Basket und so. Alle beliebten Anime aus jedem gegebenen Genre prinzipiell Shonen sind. Nein, sind sie nicht. Monogatari ist kein Shonen, das ist der fucking beliebteste Anime in den letzten Jahren. Ja, das ist so ein Otaku-Anime. Aber Monogatari ist auch keine Ahnung, an welches Genre würdest du Monogatari primär einteilen? Das ist auch wieder so eine Diskussion, die nicht einfach zu beantworten ist. Ja, Taco Bait. Gibt's Pretentious als Genre? Pretentious Otaku Base. Für Monogatari können wir das einführen. Monologe, die über 10 Minuten gehen, de Genre. Für mich wäre es Comedy. Action-Comedy vielleicht, aber hauptsächlich Comedy. Comedy, ne, Action nicht wirklich. Whatever, Comedy. Das, ich glaube, das ist auch wahrscheinlich ein bisschen der Teil, warum ich es noch gucke. Also, klar, Ping-Pong ist, wenn du es vergleichst mit was letztes Jahr rausgekommen ist. Mit Anime. Ja, dann ist es natürlich genial. Aber für sich genommen ist es halt nur ein Sport-Anime mit Charakteren, die nicht scheiße sind. Und das ist halt für mich okay. Ja, ist ein gutes Okay, ist ein solider Anime, aber halt mehr nicht. Dann lassen wir das jetzt so stehen. Ja. Weißt du, an aber sich, du musst zugeben, das Problem, das Ending, was du damit hast, awesome, das Problem, das du damit hast, ist irgendwie das Genre, weil in Sportanime kann nicht großartig mehr passieren, als was da passiert. Was soll der Weltkrieg Wieso? Irgendwie das, aus? Das ist jetzt einfach nur eine Behauptung. Nee, aber nur, dann sag mir, was soll passieren? Was hättest du denn noch mehr erwartet? Wenn du hast doch irgendwie. Das ist jetzt nicht der Punkt, dass ich dir sage, so ich oh, die Story müsste so und so verlaufen. Es geht einfach das nur. Meine Erwartung also, du behauptest jetzt einfach, es kann nicht besser sein, nur weil es noch nicht besser gegangen ist. Aber also ich meine. Ja, besser kann es halt immer sein. Sportanime ist grundsätzlich von seiner Thematik begrenzt. Gebe ich ja zu, aber das heißt ja nicht, dass du storytechnisch da nichts rausholen kannst. Aber ich verstehe nicht, was du da noch wolltest. Ich meine, ich habe nicht großartige Anforderungen vielleicht an Sportanime, weil ich nicht viele Sportanime schaue. Ich weiß nicht, wie viel du schaust. Ich meine, an sich müssten wir jetzt eigentlich Megaknocker hier drin haben. Auch besser nicht. Ja, ich sag nur, der schaut viele. Ja, so scheiß wie Haikyuu und so, glaube ich. Ja, der schaut sowas gerne. Der kann wenigstens das Objektiv ein bisschen. Der sagt ja nicht, dass diese Anime super toll sind. Das sagt einfach nur, der mag sie. Also schaut er auch viele davon. Dann können wir ihn ja mal gerne mal fragen. Vielleicht im nächsten Mal. Ja, aber mal der oder ist so. Jetzt nicht da. Ja, ich sag mal. Sollen in die Kommentare schreiben, was. Ja, aber der Megaknocker ist hier, der aufruft. Ja, die Podcasts anschaut. Das glaube ich nicht mal. Bitte jeder Megaknocker auf Twitter zu spammen, der das hier jetzt sieht, dass er mal hier die Kommentare beantworten soll. Aber sagt ihm nicht, worum es geht. Schickt ihm einfach nur den Link. Mit einem Tarnfilm am besten. Da müssen wir noch einen anständigen Hashtag dafür finden, ne? Nicht Überschrift, ein catchy. Er schickt einen Link und sagt, Eagle schickt uns. Also. Ja, das wird der Hashtag. Eagle schickt uns. Eagle schickt uns. Okay. Oder Sunny, warte, besser. Der Link und die Jagd beginnt, weißt du, wegen Eagle. Die Jagd. Nice. Yes. Die dunkle Jagd beginnt. Ja. Du wolltest dich ja jetzt Dark Eagle Jäger nennen, ne? The time is now. Yes. Genau, okay, haken wir Ping-Pong ab. Aber du musst zugeben, dass das Ending fucking awesome ist. Ja, das Ending. Ja. Mit dem Ending-Song. Ja, ja. Ich überlege gerade, ich hab's nicht im Ohr, deswegen. Ich hab gerade das Hero-Theme im Ohr, das war geil. Warte. Das war dieser 2-Minuten-Techno-Song. Hier hast du das Ending. Ja. Und der eine, dieser Igeljäger, ey, töte dich, wenn du was isst. Ey, lass mal eine Brezel, ich bin deutsch. Ich esse so viel Brezel, wie ich will. Das ist auch Weißwurst bei dir, ja. Und ich fand dieses eine, die cool, wo sie aus den Tischtennisbällen-Geräuschen einen Song gemacht haben, fand ich sehr schade, dass der nur 30 Sekunden war oder so. Ich fand generell den Soundtrack awesome. Ja, der Soundtrack ist ziemlich cool geworden. Selbst das Opening gefiel mir, wo viele sagen, das ist oh shit. Yeah! Ja, das war voll Hype. Ach nee. Ich weiß gar nicht, was die Leute da für Probleme mit haben. Aber fucking awesome. Ich fand's ganz nett. Oh yeah. Ja. Also, dann machen wir weiter. Oh yeah. Ja, dann habe ich Usagi Drop in schlecht gesehen, sprich Barakamon. What? Fuck you. Barakamon ist awesome. Nee. Also, es ist fucking chill, es ist shit und mehr will ich von solchen Shows nicht. Nee, das war mir viel chill, war es mir echt zu nervige Comedy. Also, Kids? Ja, die Comedy, also gerade die Art der Comedy war halt schon sehr anime-typisch. Ich glaube, keine Ahnung, also ich mag selbst Comedy in K-On, also ich habe nicht großartig Ansprüche, ich bin kein Comedy-Snob. Oh, nee, also meine Witze müssen mindestens aus 5 Paragraphen bestehen. Das Paragraphen nee, vor allem. Reicht es auch, Spaß, wenn Mugi zum Händler geht und sagt, mehr. Da war Ilya einfach nur am Kreischen vor Lachen. Nee. Ich fand die Comedy einfach halt so typisch Anime. Und charming. Ja, es war halt so. Das ist charming. Mehr so, das für mich ist Barakamon in 2 Worten charming und entspannt. Das war's. Ja, ich fand's. Es war guckbar, Also kann man sich angucken, wenn man Usagi Drop mag. Und der kleine Subplot mit halt seiner Mal... Wie nennt man das? Nennt man diese Typen? Kalligrafie. Warte, aber ja, die Sache war ein bisschen interessant noch, dass er sich irgendwie, dass er da noch ein bisschen Character Development bekommen hat. Ja, und ich fand's eher so. Ich hab's Airing, by the way, geschaut. Ich hab's nicht fucking Marathon oder so. Ja. Ich hab's halt gebinged und ich fand's halt im Gegensatz zu Usagi Drop viel formelhafter. Also es war, was es Comedy angeht, was vor allem die Themes angeht. Und auch die, in Anführungszeichen, Entwicklung der Charaktere, das war halt schon alles so, das war halt so standardmäßig. Es war nicht nervig, also größtenteils nicht nervig, aber ich fand es halt auch irgendwo, ja, nur so mittel. Also wer die Comedy-Aspekte mag, kann sich das ja gerne angucken und alle Usagi Drop-Fans, aber so an sich hat der besser als fucking Cool Nice, kann ich dir sagen. Ja. Okay. Dann ein Anime, den ich mir tatsächlich mal gekauft habe. Tatami Galaxy, und den fandest du fucking awesome. Nein, dazu komme ich später. Er hat Nein gesagt. Schade. Wir beenden den Podcast jetzt. Und ich habe gesagt, nein, dazu komme ich später. Er hat sich Tatami Galaxy auch gekauft, aber anscheinend auch einen anderen. Genau, okay. Und zwar Seirei no Moribito oder Guardian of the Spirit. Ja, habe ich habe ich mit Arsene gesehen. Ja, den habe ich für fucking 22 Euro gekriegt, ey. In der Komplettbox. 26 Folgen. Das war wirklich günstig. Aber für den Preis. Also ich muss sagen, das ist echt so ein richtig grundsolider Anime. Also muss ich sagen, das war so richtig so richtig schöner, weiß nicht, ich würde fast sagen, so ein Lehrbuch. Nee. Wie mache ich ein Fantasy-Anime so in der Richtung? Fantasy? Was ist daran Fantasy? Aber okay, ja, außer dass außer das. Außer die ganze Story. Außer der Hauptpunkt der Story, aber sie sie kämpft am. Ich meine, wenn man jetzt Fantasy hört, dann denkt man jetzt, dass sie irgendwie Zauberei oder so benutzt. Aber die hat ja, gut, ich sagen wir was mit. Sie auch teilweise haben. Ja, sagen wir mit Evil Fantasy, so die Verbindung zwischen Evil und Fantasy. Na, mit buddhistischer Fantasy, weil irgendwie nur die Natur sozusagen magisch ist. Basically, ja. Warum redest du jetzt Englisch, du fucking Idiot? Ich meine, du hast einen Mishap da gehabt. Bitte. Okay. Lass ihn doch. Also ernsthaft. Sorry. Vielleicht haben wir noch ein paar internationale Spiele. Ich hätte nicht mehr das Problem gehabt, aber du hast mich einfach mitten in meinem Witz unterbrochen. Jetzt könntest du schon nicht mehr lachen. Ja, über dich lacht man sowieso immer, Arsen. Ja, natürlich. Ich wollte gerade einen Rape-Witz bringen über Casca. Oh. Das ist universal lustig. Dude. Okay, also die Hauptcharakterin ist ziemlich neat und die hat auch ziemlich cool eine Backstory und so. Was man Die Charaktere allgemein sind ziemlich gelungen. Also die sind jetzt auch nicht großartig, aber die sind so, halt... Ich zum Beispiel sagen, nicht... ziemlich solide für eine insgesamte Story, weil sowas könnte ich selbst, ich könnte mir selbst vorstellen, dass das ein Buch sein könnte, halt einfach irgendwie so ein ist doch auch Buch für Manga, junge Leute, glaube ich, oder? Es hat eine Vorlage auf jeden Fall. Also ich könnte mir vorstellen, dass das ein Kinderbuch gewesen wäre, aber es ist jetzt nicht wirklich gerade extrem für Kinder geeignet. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ist ab 12, whatever. Ja, du hast die Box. Okay, siehst du. Es ist halt irgendwie, ich weiß jetzt nicht, es ist halt ziemlich geiler Adventure-Anime, wenn man halt irgendwie Lust drauf hat, Charaktere zuzusehen, wie sie lange reisen. Und, ja, so viel reisen sie tatsächlich gar nicht. Also die verbringen ja einen Großteil in der Stadt. Also ich finde halt, der macht halt echt, der hat keine großen Fehler. Also keine Charaktere, die stören, keine Plotpunkts, die stören, optisch ansprechend, musikalisch ansprechend. Er macht halt echt nichts falsch. So. Die Story ist ganz spannend, so die Auflösung, halb erwartbar, aber was will man da groß sagen? Also ich finde, es ist halt so ein richtig. Außerdem hat das Beispiel. Best Girl als Main Character. Hallo? Ja, also und das gibt's nicht oft. Ja. Und ich fand einfach die Action-Szenen, die waren richtig, richtig gut gemacht. Also nicht nur gibt aber nicht viele, optisch. Leider. Ja, aber die Choreografie einfach, die ist einfach unfassbar geil gemacht teilweise. Und deswegen allein sich mal das die anzuschauen, lohnt sich der. Ja, also aber Pacing ist auch ein bisschen langsam, größtenteils. Ah, ja. Da nur halt für ich Leute, mein, die gut, sowas nicht mögen. Ich habe jetzt mit langsamem Pacing nicht so das Problem, deswegen verschmerzbar. Ja. Aber das ist so ein, auch so ein Anime, den, der lässt sich so locker problemlos runtergucken. Und das meiste und, Character Development hat ja eigentlich dann auch der Junge, weil am Anfang ist er halt wirklich eine andere Person als am Ende des Anime. Ja. Und die Relationship mit ihr halt ist extrem gut aufgebaut, finde ich dann. Und dann hat man gibt natürlich dann wirklich mal ein Shit, dann wenn Dinge am Ende passieren, I guess. Ja, ich habe es auch auf Deutsch geguckt, muss sagen, die Synchro war in Ordnung. Aber du hast halt einen, weiß nicht, wie alt ist der Junge? 13? Ich glaube, der ist so 14, 13, ja. Oder? Ja, und nicht. Da hast du halt eine Kinderstimme. Und wie Kinder in dem Alter sind, klingt es halt total abgelesen und emotionslos. Deswegen oh, nice. Also es war nicht extrem, weil er halt öfters die Fresse hält. Und die anderen, also vor allem Blaser und die alte Frau, wie hieß die? Toshi, irgendwas mit. Also die Frau hieß Blase, ja. Ja, also die alte Olle halt, die hatten coole Stimmen. Aber halt auch die Nebencharaktere so. Also Synchro-Gegner wird es nicht überzeugen, Synchro-Freunde wird es nicht enttäuschen, würde ich mal so sagen. Also klar, kann man auf Deutsch gucken, wenn man mit so Dubs kein Problem hat, aber... Oder man lernt einfach Englisch und dann hört sich gerade in der Original an. Oder man guckt, ich meine, deutsche Untertitel gab es da bestimmt, oder? Ja. Also. Ja, aber ich habe kein Problem mit Dubs gucken. Mhm. Also das ist einfach entspannender. Ja, ich guck dann einfach Englisch Dubs, weil das ist entspannt. Whatever. Englisch Dubs sind ja noch schlimmer. Nein, was? Das kann das sich doch nicht. Die haben da weitaus mehr Auswahl für gute Synchronsprecher als Deutsche. Ja. Also grundsätzlich ist englischer Dub, also wenn du die besser als Deutscher, richtig. Nee. Doch. Aber what the fuck? Alter, hör dir mal den fucking Cowboy Bebop Dub an oder den. Ja, Cowboy Bebop ist jetzt auch ein Einzelbeispiel. Ich kann so. Ja, Black Lagoon auch. Ja, auch Black Lagoon ist ein Einzelbeispiel. Ja, zwei sehr besondere Anime, die gewissen... Also Spice and Wolf ist auch ziemlich gut in Englisch. Klar, Einzelbeispiel, aber man, wo hast du die Einzelbeispiele in Deutsch? Gurren Lagann, Black Lagoon ist ebenfalls sehr gut synchronisiert. Also Black Lagoon war bestenfalls passable und das Ding habe ich mir auch in Deutsch zuerst angeschaut. Also wie können die das in Deutsch machen, wenn die nicht Fuck sagen können? Was sagen die? Fick? Oder verdammt, oder Scheiße? Kacke. Ich glaub, sagen, ja, ich glaub, das ist sowieso ein Punkt. Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, wenn man deutsche Dubs schaut, die sind einfach extrem awkward. Wieso? Weil, die müssen einfach Fuck sagen, sonst würde das überhaupt keinen Sinn machen bei Black Lagoon. Ich glaube, die sagen auch Fuck, ich weiß es gerade nicht mehr. Ah. Das ist einfach nichts daran, von wegen, deutsche Dubs sind generell einfach extrem awkward. Weil viele Übersetzungen von den Wortspielen und so weiter einfach nicht so gut ins Deutsche. Also nein, sorry, ich glaube, das kommt einfach... Weil die Wortspiele einfach nicht gut ins Deutsche funktionieren. Allerdings besser ins Englische. Hä? Weil, ja, natürlich. Weißt du, wie viele scheiß Synonyme du im Englischen hast? Du gehst ins Englische und du hast 50 Worte gefühlt für jeden Ausdruck. Und das kannst du einfach deutlich besser machen mit Wortspielen und sonst was, als du im Deutschen hast. Die deutsche Sprache ist enorm... detailliert und enorm speziell. Du kannst wirklich im Deutschen ausdrücken von wegen, was du exakt meinst. Das kannst du im Englischen nur bedingt. Aber das ist nicht gut, weil dadurch, dass wir eben diese Pinpoint-Wörter haben, können wir nicht die ganzen Wortspiele so weit setzen. Mal ganz davon abgesehen. Wortspiele sind jetzt nicht wirklich der Hauptgrund. Ich finde einfach, Deutschland hat einfach schlechtere Schauspieler und das weiß jeder. Ja, natürlich. Auch größtenteils das sind ja auch keine Schauspieler, die das sprechen. Doch, du gehst zur Schauspielschule, wenn du Synchronsprecher werden willst. Ja, und außerdem, Deutschland hat auch einfach nicht die große Industrie für Synchronsprecher, die, sagen wir mal, die englische... Deutschland hat mit die größte Synchro... Industrie überhaupt. Bullshit. Welche Länder haben eine größere Synchro? Ne? Also das sind Japan und England, also USA und USA auch nur, weil sie so groß sind. Und in den USA wird so gut wie gar nicht synchronisiert, wenn es halt nicht animiert ist. Wir reden nicht von einem Land, wir reden von einer Sprache. Ich rede über Synchronsprecher und ja, Amerika hat eine größere Industrie, weil es einfach mehr Leute sind. Richtig. Und aber Japan hat mehr Leute, weil es dort einfach mehr animierte Sachen produziert werden. Ja, aber schön. Generell ist die deutsche Synchro-Landschaft deutlich. Wie viele Synchronsprecher hast du, die wirklich herausstechend sind? Das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Von wegen, im Englischen und im Japanischen hast du teilweise Synchronsprecher, die du teilweise schon echt eine Stimme erkennst. Ich würde sagen, dass du es also, beim Deutschen, wobei das ein bisschen zu wenig ist. Also ich erkannte SpongeBobs Sprecher in Dragon Ball Z als Vegeta. Also. Nein, also die einzige, der einzige Synchronsprecher, den ich bisher erkannt habe, wo ich wirklich gesagt habe, von wegen, warte mal, das, was ich Dragon Age Inquisition gespielt habe und, oh Gott, wie hieß er nochmal? Ich mochte es, dass bei Skyrim jeder fünfte Person denselben Synchronsprecher hatte. Den Sprecher vom Iron Ball hatte ich erkannt, der hieß Ingo Albrecht. Das ist aber auch der einzige Synchronsprecher im deutschen Raum, wo ich sagen kann, den kann man erkennen. Nicht nur, weil er gute Arbeit abliefert, aber auch wegen der Stimmenqualität. Und hast du nicht gesehen. Das hast du sonst nicht. Das ist Quatsch. Bei dem japanischen das ist nicht Quatsch, das ist extrem subjektiv. Guckst einfach zu wenig Subs, weil ich höre bestimmt 20 Stimmen raus, wenn ich Bullshit. Aber sowas von. Aber absolut sowas nicht. Von. Soll ich dir aufzählen, wie viele... Nein, weißt du nämlich wieso? Ich hab, bevor ich angefangen habe, wirklich aktiv mit Torrents und so weiter zu laden, oder bevor ich bei Kiss Anime großartig geschaut habe, die meisten Sachen, die ich runtergeladen habe, waren deutsch. Ich habe viele der Anime, die ich früh geschaut habe, habe ich alle in Deutsch geschaut. Death Note habe ich in Deutsch geschaut, Haruhi Suzumiya habe ich komplett in Deutsch geschaut, alle zwei Staffeln plus den Film und die Liste geht weiter. Aber ich hab direkt alles mit Subs geschaut. Das ist Schwachsinn. Death Note hatte ich aber auch noch auf Deutsch geschaut. Ich glaube, das war auch ganz okay. Ja. Das ist aber Englisch geschaut. Vergleich, I guess. Ja. Aber, dass ich nichts geschaut habe, das ist Bullshit. Beim Japanischen hast du ja selbst so Voice-Actor, wo Leute dann den Anime nur wegen diesem Voice-Actor schauen. Warte mal, wie ist diese Potato-Szene im Deutschen dann? Also, wo er sagt so, I'll take a potato chip and ja, eat übersetzt, wie übersetzt ins Deutsche? Ich nehme einen Kartoffelchip und esse ihn. So. Und esse ihn. Ja, ey, als ob das im Englischen besser klingen würde. Tut doch nicht immer so. Du findest das bloß geiler, weil du die Sprache nicht so gut kennst wie im Deutschen. Das ist so ein Bullshit immer von wegen, oh, deutsche Synchros sind so scheiße. Aber das kommt doch nur dadurch, dass ihr deutschsprachiger seid. Nee. Nein. Aber hallo. Sprachklang, Typ. Weißt du, wofür Englisch ausgelegt ist? Du hast im Englischen hast du Regeln, wie beispielsweise, du hast bestimmt gelernt von wegen, dass wenn auf ein A ein Konsonant folgt, dass du N sagst, ne? Das ist ja erstmal die Grundregel, aber das machst du nicht nur dann. Das machst du generell, wenn du auch nur den Ton eines Konsonanten hast. Das heißt, du sagst N, damit der Sprachfluss nicht unterbrochen wird. Das hast du im Deutschen auch nicht, als Regel. Der Sprachklang in Synchron, Quatsch, wenn du übersetzt, ist so unglaublich wichtig. Und dafür hat Deutsch auch keine richtige Regel. Okay. Plus dazu, dass es einfach awkward ist, wenn du kurz unterbrechen, damit die Scheiße nicht noch länger dauert. Halt diese Anime, die ich erwähnt habe, sind halt alle die, die ich auch auf Englisch gesehen habe, weil halt es bekannt ist, dass die gute englische Synchros haben. Ansonsten schaue ich nämlich immer in Originalton. Nur so mal so. Halt, ja, es gibt diese kleinen Ausnahmen, wo Englisch Dub wirklich gut ist und rechtfertigt es dann über den japanischen Dub zu schauen, weil man halt aus dem Westen ist. Ja, das ist eher an mich gerichtet als jetzt was weiß ich, an Japaner, whatever. Und deswegen habe ich die halt angeschaut. Und nein, ich schaue nicht meistens Englisch Dub oder Deutsch Dub, weil der japanische Dub ist meistens der bessere, weil da tatsächlich weil du die Leute Sprache nicht kennst. Nein, Alter, ey, frag mal einen Japaner. Weißt du, ich kann ich halt einfach ein bisschen die Betonung, ich will die Betonung hören, weil ich Leute kenne, die sag mal, ordentlich Japanisch sagen, und für die Leute ist das genauso komisch weißt im Japanisch. Das wichtigste Argument auch irgendwo ist, allein schon von wegen für den Originaldub, dass das gerade die Personen sind, die sich halt tatsächlich so gedacht haben. Die haben sich gedacht von wegen, okay, die Stimme, der Actor, der passt zu dem Charakter. Und das können das ist eine reine Behauptung. Du sagst, das ist auch Quatsch. Du sagst, das ist nicht Quatsch. Gar nicht. Ich rede gerade einfach nur über Performance. Wenn du castest, dann hast du natürlich auch eine Person im Kopf, die das machen sollte. Du hast auch genau dort die Entscheidung von wegen, den brauchen wir, damit wir den Anime besser vermarkten können. Du willst also sagen, wenn ein Japaner einfach nur einen Text vorliest und wenn er betont, können wir das nicht unterscheiden jetzt, oder was? Das ist doch Schwachsinn. Nee, das sage ich nicht, aber es geht nicht nur darum, wie er betont, sondern wie das vom allgemeinen Klang ist. Das hat auch was mit Satzstruktur zu tun. Ja, das ist mir doch scheißegal, mir geht's nur betonen. Die Leute, die das synchronisieren, das sind alles Leute aus Tokio. Und wenn die versuchen, Dialekte nachzumachen aus anderen Regionen Japans. Weil du das so gut erkennen kannst, weil du sprichst natürlich fließend, kannst sein, ne? Nee, tue ich nicht, aber ich kenne Leute, die es können. Und das ist der Punkt. Und ihr sagt jetzt, nein, im Original ist das besser. Und ich kenne nur mal leider Leute, die sagen, das klingt im japanischen Original teilweise genauso komisch. Ich weiß gar nicht, worüber ihr redet. Ich rede alles, worüber ich rede, ist Schauspieler. Das magst du sogar für die Dude, what the fuck, Mann? Wieso müsst ihr ablenken? Wieso müsst ihr über. Warum redet ihr über fucking Sprachen, wenn es einfach nur darum geht, dass es gute Schauspieler sind? Das kann man hören und sehen. Man braucht es nicht verstehen, man muss nur sehen und hören können. Ja und den Kontext hat man durch die Subtitles. Das ist ja nur ein Teil der. Das ist mein Teil und der einzige Teil, mit dem ich einen Fuck gebe. Geh mit deinen fucking japanischen Lehren irgendwo anders hin, weil die Sprache interessiert mich einen Scheißdreck. Das könnte von mir aus Koreanisch sein, das könnte von mir aus Chinesisch sein. Ich hab nichts über. Ich verstehe selber kaum was von der japanischen Sprache. Ja, aber dann würde ich niemals was darüber angehen. Hör auf, mit Linguistik hier reinzugehen. Ist mir doch scheißegal. Es sieht auch kein Schwein. Geht's aber nur darum, dass die Leute gut und glaubwürdig betonen in den Szenen, denen es halt wichtig ist. Ja, das, und das ist halt der wichtigste Teil. Und das ist ja auch, was ich gerade gesagt habe, von wegen, dass das ein Teil davon ist, dass sich die Leute, die da tatsächlich die Originalvertonung machen, sich halt tatsächlich die Person raus und sagen von wegen, oh, die passt jetzt tatsächlich zu Haruhi Suzumiya und so weiter. Und dann haben wir natürlich auch den richtigen Text, die haben die richtigen Andeutungen. Und das fehlt komplett, wenn du darfst. Ich nehme mal nicht an, dass die in Deutschland oder Amerika jetzt einfach irgendjemanden nehmen. Ich denke mal, natürlich die Länder nicht, auch. Aber die haben halt nicht die, den Hintergrund, wie die Original-Creator hat. Die wissen halt exakt, wie sie halt diese Szenen machen müssen oder können, damit sie halt die Stimmung auch bekommen, die sie brauchen. Und wenn man sich jetzt beispielsweise mal den Deutschdub von Haruhi Suzumiya ansieht, das war der schlimmste Dub, den ich seit... das war nicht der schlimmste Dub, den ich gesehen habe, aber das war Johanni, einer der schlimmsten Dubs. Also ich hatte mal einen Trailer zu, wie heißt das? Chunibyo gesehen oder so auf YouTube. Krass, ja. Ja, und das hat sich angehört wie ein YouTube-Dub. Also wirklich von irgendwelchen Fans oder so. Ja. Mit Überbetonung zu dem halt. Punkt, sie setzen genug nicht irgendwen rein. Dubs. Doch, genau das machen die. Das machen die in Japan, das machen die in Deutschland, das machen die in den USA, weil sich so Filme vermarkten lassen. Dann, oder was glaubst du? Aber hallo. Ich verstehe, dass du das nicht als für einen Punkt sagen willst. Es geht darum, dass du auch Serien mit damit vermarkten kannst, dass du bestimmte Sprecher hast. Ja, natürlich, aber diese bestimmten Sprecher sind meistens auch die, die tatsächlich schon, keine Ahnung. Das ist eine reine Behauptung jetzt deinerseits, die du gar nicht keinerweise belegen kannst. Du sagst jetzt einfach, das ist so, aber das ist halt Quatsch. Was du hier laberst, was ich gesagt habe, ist, dass sie Leute suchen von wegen, die tatsächlich für den Personen passen. Du castest doch nicht irgendjemanden in jede gegebene Rolle. Und natürlich kann man auch Charaktere danach casten, von wegen, dass du einen Sprecher hast, wie beispielsweise Saito Chiba. Die hat natürlich schon ewig viele Rollen gesprochen, aber das sind dann halt auch bekannte Synchronsprecher. Wenn du die Seite von ihr aufschlägst, was die alles für Sprechrollen hatte, dann merkst du, wie viel Erfahrung die hat von wegen mit verschiedenen Sprechrollen, und dann kann man die auch für ein oder mehrere Charaktere casten. Klar, aber an sich würdest du auch Saito Chiba nicht nehmen, von wegen, oh ja, ihre Stimme, ihre Rolle, die hat noch nichts gemacht, was dort irgendwie reinpassen würde. Wir casten jetzt nur wegen dem Namen. Das kann mal passieren, aber ich würde sagen, das ist auf jeden Fall die Ausnahme. Einfach mal logisch zu überlegen, wie ein Unternehmen funktionieren würde. Ja, und ein Unternehmen denkt manchmal auch einfach, die Sprecherin ist bekannt oder der Sprecher ist bekannt. Ja, und das wird dann flop, weil dann der Charakter total scheiße. Ja, was meinst du, warum deutsche Synchroner, du hast es ja teilweise jetzt auch so, dass deutsche YouTuber irgendwie Filme synchronisieren und bestimmte Rollen sprechen. Oh ja, das schlimmste Cancer. Einfach wegen dem Namen, den die haben. Aber das ist halt nicht, das ist kein Problem. Die absolut lustigste, weil es dort heißt von wegen, bist du weiblich? Wie hoch ist deine Stimme? Wie viele Abonnenten willst du haben? Ja, aber das ist halt nicht ein Problem, was sich auf Deutschland oder USA beschränkt. Natürlich. So ein Quatsch, Alter. Warum sollte zumindest in Japan hast du Synchronsprecher Schulen, die extra für Synchronsprecher sind, und das gibt's bei uns nicht, weil einfach zu kleiner Markt dafür ist. Ja, okay. Also das Original-Dub grundsätzlich, wenn du es verstehst, besser ist es ja außer Frage. Aber jetzt hier so, sich hier hinzustellen und zu sagen, was für ein Unterschied zu sagen, von wegen, ob du es verstehst oder nicht. Das musst du nicht verstehen. Ich kann genauso natürlich gut, ist das wenn, wichtig, ob ein Russe wütend auf mich ist, kann ich hören in seiner Stimme. Das würde ich nicht verstehen können. Das wird höchstens wichtig, wenn es zum Dialekt kommt. Aber das können gute Synchronsprecher, selbst im Japanischen, wenn du die Sprache an sich nicht kennst, dann hörst du auch die Unterschiede. Das war bei Grisaya beispielsweise so. Bei Grisaya war bei Amane eine der Gimmicks, dass sie jedes Mal, wenn sie angepisst war oder sonst irgendwas, eine hochanspannende Szene kam, dann ist sie in Kansai gesprochen. Und dann kannst du bei ihr, weil sie einfach eine gute Synchronsprecherin hatte, teilweise den Dialekt raushören. Das ist halt eine der Sachen, die da rauskommen. Kannst es da raushören, aber weiß nicht, ob vielleicht das ist ja auch scheißegal. Es kommt darauf an, dass du da ein bisschen die Qualität raushören musst, weil dass du das differenzieren kannst als jemand, der die Sprache dann eben nicht kann, das ist schon ein ziemlicher Pluspunkt, wenn du mich fragst. Ja, und wenn du es halt Muttersprachler bist, dann klingt das für dich komisch, weil da jemand versucht, einen Dialekt nachzumachen. Das ist genauso wie wenn ein Deutscher jemand spricht, Bayerisch reden, obwohl er kein Bayerisch kann. So. Und in welcher Situation hast du das schon mal erlebt? Ich nicht, aber ich kenne halt Leute, die das... sorry, aber ich kenne halt Leute, die es fließen können. Sorry, aber wenn die das sagen, dann vertraue ich da mehr als jemanden, der es halt gar nicht kann. Vertraust du jemanden, für den das keine Rolle spielt? Weil ich sage einfach nur, dass die besser Voice-Actern sind, weil die tatsächlich das lernen. Und bei uns lernst du halt auf der Schauspielschule ein bisschen Voice-Acting. Keine Ahnung, dann tust du halt deine Schauspielkunst da hineinsetzen. Oder du bist halt ein fucking YouTuber, hast eine Menge Abonnenten. Sowas würde in Japan nicht passieren. Sag mal nur so. Ich weiß einfach nur, dass ich die Stimmen auch meistens einfach mehr dulden kann, wenn sie aus Japan sind. In Anime. Ich sage jetzt nicht, dass ich meine fucking Spiele auf japanische Synchronstimmen mache oder so. Ich vergleiche auch meistens. Meistens gehe ich, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie was auf Kiss-Anime oder so anfange, dann kann man ja einfach Dub und Sub, eins von beiden kann man es auswählen und dann vergleiche ich es meistens. Und dann denke ich mir wobei so, oh, englische Dub ja ist gut, wieder, dann stick ich halt mit dem. Das ist halt wieder ein Argument von wegen, dass ich meine, ich persönlich schaue auch immer einfach nach dem Originalton. Beispielsweise, ich habe die Metro-Spiele habe ich auf Russisch gespielt, einfach weil ich mir denke, von wegen, das ist das Original, die haben da genau daraus schon ihre Synchronsprecher eben rausgesucht. Und so sollte das halt auch genossen werden. Und genau das gleiche denke ich mir bei Anime. Hin und wieder Anime, die strikt im Westen spielen und so weiter, schaue ich mir teilweise auf Englisch an oder probiere es zumindest aus. Ich habe sowas gemacht beispielsweise, ja nicht deswegen, aber wegen einem ähnlichen Grund, bei Panty and Stocking with Garter Belt. Das ist ja ein Anime, der prinzipiell eine strikte Parodie einfach von den westlichen Cartoons ist, beziehungsweise von der Industrie, die halt versucht immer mal weiter Anime im Westen nachzumachen. Und den habe ich auf Englisch geschaut. Einfach weil dort die Witze ein bisschen besser funktionieren und weil es halt den Punkt von dem Anime nochmal unterstreicht, wenn man es tatsächlich auf Englisch schaut. Und da war die Qualität von dem Dub war in dem Moment dann scheißegal, weil es einfach dazu gepasst hat, zu dem Flair zu nehmen. Also ich, Immersion, aber soweit ich weiß, ist der Dub gar nicht schlecht gewesen. Vom. Der war gut in Penny and Stalking, also vergleichsweise gut. Hm. Au, ich glaube, Max, du bist ein bisschen zu nah an deinem fucking Mikro. Zumindest die Stimmen von den zwei Hauptcharakteren, also Panty und Stocking, die waren gut. Das war eigentlich das Einzige, was gut sein musste. Und ich meine, das ist immer das Beste gehört zum Geek-Gebäude. Ich konnte dich mal mehr als eine Folge sehen. Ja, yeah, genau. Ja, das ist ein bisschen eigen, deswegen, das kann man eigentlich niemandem wirklich nachsprechen. Ja, aber ich fand ihn gut. Es wird dir nicht gefallen, weil du ja keine Cartoons guckst. So. Ich habe Cartoons als Kind gesehen, also sollte man wenigstens dabei irgendwie noch. Keine Ahnung, der Humor war einfach nicht lustig. Da fand ich selbst South Park lustiger. Und wenn das schon irgendwie parodisch sein soll. Parodistisch. Parodistisch, whatever. Naja. Ja, gut. Jetzt sind wir von was auch immer. Rage Mode 3000. Ja, jetzt kannst du den Podcast Dubs nennen, weil irgendwie. Ja. Wir haben jetzt, glaube ich, schon länger darüber geredet als über die Anime. Ja, machen wir weiter mit Tatami Galaxy. Wie fandest du da den Dub? Der nicht vorhanden ist. Witzig. Nicht wahr? Hat Eminem die alte Scherzvoll, du. Oh. Du Schelm. Was? Okay. Das ist ein Gag-Feuerwerk, was du hier raushaust. So ein richtiger Jokester, ey. Ist richtig. Meinst du dich eher Joester? Oh! Okay. Das reicht. Ja. Tatami Galaxy. Ja. Auf jeden Fall das Beste von Yuasas Werken. Und das war ziemlich geil, muss ich sagen. Das hat mir sehr gut gefallen. Endlich beweist du mal. Ich hasse dich mal jetzt nicht. Was eine Woche. Ja. Hast du ihn jetzt eben schon genug gehasst? Ja. Wieso? Das war eben gerade einfach nur total behindert. Und zwar die gesamte Situation, die wir hatten. Aber egal. Ja. Immerhin seht ihr es ein. Deshalb habe ich mich auch so gediegen rausgehalten. Ich weiß ja nicht, ob man so viel über das Tatami Galaxy erzählen muss. Ist halt episodisch größtenteils. Bis zum Big Reveal. Ja, und ich finde es halt schön, wie es immer so, sich so einer anderen Thematik ein bisschen widmet. Was ich schade fand, war dann, dass das Ende relativ erwartbar war. Also, außer da waren vielleicht zwei oder drei Hinweise durch die episodischen Folgen, dass da irgendwie sowas kommen würde. War schon sehr viel gefordert. Ja, man hätte sich denken können, ja doch. Also ich meine, das ist ja vom Konzept, halt gut. Das muss vom Konzept her ist es halt ähnlich, na gut, nicht so ähnlich, aber täglich grüßt das Murmeltier oder Edge of Tomorrow, Live, Die, Repeat und ja, halt solche Sachen und die Auflösung, ja, es ist halt, was man erwartet und ich finde es relativ schade, weil der Anime sonst sehr besonders ist. Und dann ist er halt im Ende so, ja, so typisch irgendwie. What? Meinst du die Message, dass er einfach das Leben leben soll und nicht so viel bereuen soll, weil halt darum geht es ja mit den ganzen Clubs, dass er immer dachte, oh shit, zurück. Ja, dass du nur deine Möglichkeiten halt nehmen sollst, ne? Ja, dann genau. Roll with it and don't regret anything. Das fand ich halt irgendwie, hätte man noch mehr draus holen können. Aber sonst insgesamt ziemlich geiler. Also du kannst mir nicht sagen, dass du nicht gegrinst hast bei der letzten Szene, mit als er dann seinen Kumpel im Krankenhaus besucht und dann er das Gesicht sozusagen hat. Weißt du? Nee, ich habe nicht gegrinst. Was? What the hell? Ey, weiß ich doch nicht mehr, ob ich da gegrinst habe oder nicht, Alter. Keine Ahnung. Und sowas muss man sich doch merken. Ich richte eine Kamera auf mich, wenn ich Animes gucke, ja, damit ich dann auch genau nachgucken kann. Ah, an der Szene habe ich gelacht. Weißt du noch, wie dein Gesicht bei Folge 7, Minute 13 und 12 Sekunden aussah? Alter, als ob jemand die Szene vergessen würde. Das war eine der letzten Szenen im fucking Anime. Dann, als er aus diesem Teufelskreis rauskam. Meine Güte, ja. Spoiler. Tiergeräusche incoming. Oh, jetzt hast du es kaputt gemacht für alle, die es. Nee, ich hab nicht wirklich gespoilert. Jetzt hast du gespoilert. Es ist hart. Jetzt werden die Leute dich hassen. Ja, jetzt nur noch Toröl. Mach am besten das von Benjamin Blümchen rein. Eine Meisterklasse der deutschen Dubs. Also ich schaue Benjamin Blümchen nur auf Japanisch. Ja. Und ich fand das Ending besser als das Opening. Aber ich weiß nicht, wie ich mag das Opening mehr, weil das Opening ist das Happy Fun Time und das Ending ist zwar geil, aber es ist halt irgendwie. Ist beides geil. Bei Tatami Galaxy ist auch wieder der komplette Soundtrack ziemlich geil. Yes. Ja, dann machen wir weiter mit Nobunagan. Oh Gott! Warum hast du das angefangen? Bist du. Alter, das habe ich als Airing geschaut und ich habe es nicht ausgehalten. Holy shit, das war einer der ersten Airing-Anime, die ich dann noch so gedroppt hatte sogar. Das war echt, das war Cancer. Oh ja, also. Also ich habe es nicht ausgehalten, nee. Es war schon schlimm, aber ich habe schon Schlimmeres gesehen. Und ja, aber das war echt einfach, das war halt nicht Cancer, weil es halt irgendwie Otaku-Bait oder so. Teilweise ist es aber noch, weil es eine ist fucking halt Loli ist. Es ist extrem doof. Also die Grundstory ist, Aliens greifen an. Und irgendwelche Menschen, die besondere Gene haben, können Waffen beschwören, indem sie irgendwelche Bälle berühren und kämpfen damit gegen die Aliens. Ja, das ist die Story. Nice. Aber die Charaktere sind halt so fucking annoying gewesen. Ich hab's nicht mehr ausgehalten. Die Charaktere waren nicht mal das Problem. Das Problem war einfach, dass die Story so strunzdumm war. Ja, aber selbst die hatten nur nicht mal gute Animation, das irgendwie wettzuhaben, dann gute Action-Szenen zu haben. Selbst das sah scheiße aus. Also das war schon. Also erst dachte ich, der Style könnte ein bisschen. Und das Opening. Sein, aber was gerade. Also komm, das Opening ist eigentlich ganz geil. Alter, das war so fucking. Jetzt mal, das ist try hard gewesen. Was? Vom meinst du jetzt vom Bild oder vom Song her? Yes, war das nicht Screaming Metal oder sowas? Ja, irgendwie so. Ich kann sein, ja. Ja, das Black for the Deadman oder so hieß das. Also das Opening fand ich ganz cool. Also das war noch das Besteste am Anime. Also falls jemand Kontext haben will, das hört sich so an wie das von Parasite, das Opening, nur ohne Autotune. Nice. Ja, ziemlich gut. Ja. Naja, komm. Das wurde mich bis so ein Metalhead hier. Dass dich ich mag Metal. Ja, deswegen mag ich 596 hier. Ne? Fuck off. Wir haben dich geoutet. Ja, das ist aber. Du es nicht mal selber tun. Wenn man, je größer man ein Fan von etwas ist, desto mehr Shit geht man darum, was gut und was schlecht über diese Sache ist. Und Screaming Metal ist kein guter Aspekt davon. Nur in Dosen. Nicht, wenn es der ganze fucking Song ist. Egal. In Dosen oder in Flaschen. Dosen. Oder Hauptsache halt in oder kleinen Portionen. Ja, in kleinen Behältern. Ja, und also zu Nobunaga kann man noch sagen, es ist. Nobunagan. Ja, Nobunaga hat nichts damit zu tun, außer dass er. Ja, außer dass es halt der Typ ist. Also es ist halt doof. So extrem doof. Also die Leute, die Tokyo gut fanden und Mirai Nikki gut fanden, die werden wahrscheinlich Nobunagan großartig finden. Ja. Es ist nicht die gute Art von Cheesy, es ist eher die cringige Art von Cheesy. Wenn du und Mirai Nikki gut findest, dann solltest du vielleicht mal einen Arzt aufsuchen oder so. Wow! Ich weiß nicht, ob da ein Arzt helfen kann, aber. Vielleicht ein Psychologe. Ansonsten halt der Strich. Low quality shots. Das werde ich jetzt einfügen, als wenn jemand spoilert. So, was du gerade gemacht hast, Igeljäger. Ah, piu piu. Das ist großartig. Und dann habe ich noch zwei Filme gesehen. Das eine war Momo e no Tegami, also Brief an Momo. Es ist halt Ghibli-Film, ohne von Ghibli zu sein. Nice. Also schlecht. Ja, es ist halt Familienfilm, Kitsch, paar witzige Stellen waren echt dabei, so. Aber nicht wirklich irgendwas groß mit Substanz oder so. Also wenn man es seiner kleinen Schwester zeigen möchte, sicher einer der besseren Anime, die man da sich aussuchen kann. Weil das nicht von Ghibli war. Schwester. Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Das war von Production IG sogar. Production IG sowieso einer der Studios, die ein bisschen, die ich mittlerweile immer besser finde, so, wenn ich mir so die Sachen angucke. Die haben wenig gemacht, was ich wirklich scheiße finde. Ja, das Schlimmste, was sie machen, ist dann meistens nur mittelmäßig einfach. Ja, aber sie halt... Die Psycho-Pass und so halt, ne? Also, nicht, oh! Nicht wirklich. Ja, nee. Psycho-Pass war halt auch... Okay, es war nicht scheiße, aber... Es ist nicht scheiße, aber es ist echt viel zu belebt. Und die zweite Season war scheiße. Season 2, ich kann es halt... Der Movie war auch fucker... Ja, der Movie aber der auch. Der Movie war boring einfach. Ja. Das Beste am Movie war... Just saying. Das Beste am Movie war einfach nur, dass der eine Typ aus der ersten Season wieder da war. Ja, der einzig gute Charakter aus Season 1. Yay. Der ist noch nicht mal so gut in dem Movie mehr. So. Ja, noch kurz zur Geschichte von Momoe no Tegami. Es geht halt um Momo. Das ist, glaube ich, die 11, 12, 13, irgend so ein kleines Mädchen halt. Und der, ihr Vater ist gestorben und die zieht mit ihrer Mutter auf eine Insel. Und, dann kommen irgendwelche sogenannten Yokai, also Geister, die sie beschützen sollen. Dämonen. Ja, und die stellen halt Unsinn an. So. Es geht ein bisschen ums Erwachsenwerden und Trauerverarbeitung und sowas. Ja, nicht wirklich großartig, aber... Keine Ahnung, also... Family Watch ist gut. Ja, also, keine Ahnung, ich verwarte auch nicht großartig so viel mehr von Ghibli-Filmen, ist halt einfach nicht chill. Das ist kein Ghibli-Film. Also, gute Animation kriegt man, ach so, du hast gesagt Ghibli-Film, ohne von Ghibli zu sein, oder was? Richtig. Kann ich es auch Ghibli-Film nennen, oder? Ein Ghibli-esker Film. Also, ist die Animation gut? Sie ist in Ordnung. Also, in Ordnung? Also, ja, also die ist nicht auf Ghibli-Niveau, würde ich sagen. Oh, okay. Aber wenn ich dann halt einen Ghibli-Film wirklich gucke, dann will ich einfach geile Animationen genießen, während die Story mich interessiert lässt. Und das haben alle bisher geschafft. Und einmal okay Time immer. Ja. Also dann kriegen wir den Tee und... Der Bild. Andere Film, den ich gesehen habe, war Zenon Yoyu oder sowas. Also Millennium Actress. Auch verständlich. Was denkst du davon? Ich fand ihn ziemlich gut. Also was Directing angeht, fand ich ihn sehr, sehr geil. Das halt stimmt. Storytechnisch ein bisschen Schwächen, aber was das Directing angeht und die ganze ist das übrigens der Grund irgendwie, warum die Leute das so feiern? Weil die Leute, es gibt einen Haufen Leute, die ich kenne, die schmeißen. Halt ja, Directing ist echt geil, aber das ist halt nicht irgendwie, worauf ich wirklich großartig Wert lege und deswegen ist es bei mir halt nicht so hoch. Ja, und dann sehe ich da wirklich Leute, die sagen, das ist ein Meisterwerk der Filmindustrie. Und ich so, ja, ich meine, Emil oder so hat da den Film auch letztens geschaut und dann ging er auch auf Twitter ab, so, oh, der Film ist so geil, das also er ist halt Inception schon ziemlich und was geil. Weiß ich. Was? Und ich sehe einfach wenn dann überhaupt die Analogie Paprika zwischen Inception. Den Filmen. Nicht. Oder hat der Paprika gemeint? Ja, wenn dann Paprika, weil Paprika ist sozusagen das, was Inception inspiriert hat. Ja, das kann auf jeden auch Fall, sein. Was man dazu sagen kann, ist, es geht um eine Schauspielerin und ich weiß nicht, was ein Journalist oder einfach nur ein Fan? Ja, ein Journalist, der ja. auch ein Fan ist. Ja, und ja, ein kam dann dahin und ein Fan-Journalist halt oder sowas. Auf jeden Fall. Er interviewt sie halt und man durchlebt halt quasi ihre Karriere nochmal. Und es ist immer so ein schöner Mix aus zwischen, ist das jetzt der Film oder ist das jetzt eigentlich. Echt? Realität. Also was sie wirklich ich hätte schon fast geglaubt, sie wäre wieder in der Sengoku-Period. Es geht auch ja nicht nur darum, Film. Sondern darum, dass das, was sie da spielt, auch im realen Leben quasi. Ja, also das, was ohne, ja, ohne das war doch immer. Gedönt. Das war doch immer das so die halt Sache. Das Stück hat irgendwie dann das gespielt, was irgendwie im Stück halt. Also, ja, das war immer so ein Mix eigentlich. Ja das ist halt wirklich sehr immer geil. Eindeutig. Ja. Ja, und. Ich würde es sehr empfehlen, das zu gucken, gerade wegen dem Directing und weil es halt auch, sag ich mal, so ein bisschen selbstreflektierend ist auf japanische Filmgeschichte, so könnte man mit rauslesen. Ja, das, da habe ich auch schon auf viel gehört, aber ich meine, wer hat schon wirklich irgendwelche schwarz-weißen japanischen Live-Action-Filme gesehen? Und fange ich gleich heute mit an. Ja, also ich habe zumindest mal ein Video gesehen, da hatte jemand das erklärt, so mit welche Filme da so erwähnt werden und ich kannte keinen einzigen. Ja, es, da halt, es ist halt ein Film für Filmliebhaber vor allem. In Japan. Also, ja, gibt es ja auch Leute, die das abfeiern. Deswegen würde ich schon sagen, dass das ein ziemlich geiler Film ist. Aber er hat halt abseits davon, also storytechnisch oder charaktertechnisch, Nee, eher, nee, es ist eher geil, wie das erzählt wird und nicht, was erzählt wird. Richtig. Ja. Und dafür habe ich irgendwie kein Problem. Dafür habe ich keinen Abschnitt in meinem Punktesystem. Oh, du benutzt Punktesysteme. Ja. Alles, was du nicht einordnen kannst, ist einfach ab heute 10 out of 10. Okay. Lane 10 out of 10. Obwohl, das wäre vielleicht sogar. Na, das ist vielleicht Thema von anderen. Aber Angels ist auch Trash dann, hä? Trash kannst du ja als Trash einordnen. Ja, sowas wie Lane, Angel's Egg und halt auch hier Millennium Actress sind halt Dinge, die ich irgendwie nicht großartig bewerten kann, weil die zu eigen sind. Nee, Angel's Egg habe ich auch nicht bewertet. Keine Ahnung. Ja, das war auch alles, was ich gesehen habe und wir haben schon wieder eine schöne Stunde voll. Ich weiß jetzt erst? Nicht, was? Nein, das war doch mehr als eine Stunde. Aber nicht um. Wann haben wir angefangen? Wir haben 1,5 Stunden sogar. Ja, schau mal an. So viel gelabert. Hat sich angefühlt wie den ganzen Tag, ey. Wow. Denk dran, ja, mit uns reden ist halt immer anstrengend. Ja. Denk dran, das rauszuschneiden, wo wir da gelaggt haben. Ja, fucking TeamSpeak Quantity. Ja, haben. Weißt du, wenn du meine Podcasts hören würdest, würdest du wissen, dass ich gewissenhaft immer alles Unschöne rausschneide. Okay, gut. Ja, die hört ja keiner, der dabei ist. Ja, weißt du, die ganze wir machen das ja nicht für uns, sondern für andere. Ja, als ob wir hier einen Podcast aufnehmen und dann ich mir das nochmal anhöre, komplett. Ich höre mir das jeden Tag an. Ja, okay, aber das ist ja auch dein Job. Weil ich meine Stimme so geil finde. Ah, okay. Das ist sein Job. Dafür schaue ich meine Videos, weil da rede nur ich. Das ist halt, ne? Einfach ein bisschen geiler. Ja, meine Stimmenvideos habe ich auch mal an Dauerschleife. Ich mache mittlerweile auch schon für mich selbst ASMR-Videos. Ich habe so eine MP3. Ja. Ich spreche meine eigenen Hörbücher ein, so. Ja. Nein. Ja, wollen wir das zu Ende bringen? Ja, I guess. Ja, ich schätze. Ja, gut. Dann, schön fürs Zuhören. Subs sind universell besser. Ja. Da. Das nächste Mal gibt es vielleicht jemand Neuen, vielleicht auch nicht. Was? Überraschung. Stimmt. Der vielleicht ist auch mal wieder Mega-Knogger der Spaß dabei, aber... Dann fragen wir ihn, was er über Ping-Pong denkt. Richtig. Ja. Aber Mega-Knogger feiert ja alles von Yuasa. Ja, aber da ist er ein bisschen biased. Juri wird Mega-Knogger bestimmt feiern, weil er Juri Kuma schon gefeiert hat. Mega-Knogger feiert Juri einfach, aus Prinzip. Wer feiert kein Juri, aber... Der hat Juri jedes Mal gefeiert, wenn er im Podcast dabei war. Ich weiß nicht, wie du das vergessen kannst. Masterpiece 10 out of 10. Nononbiyoki ist besser. Wow. Passt also so. Das ist beide dasselbe Moe-Gedöns. What? Was? Hey. Jetzt wollen wir noch über Nononbiyoki. Jetzt gibt's Moe-Beef, Mann. Das ist für mich dieselbe Kategorie. Also. What? Das sehe ich anders. Das ist für mich derselbe retardete Humor. Let's stop hier. Schlussstrich. Wir sollten einfach aufhören. Bis nächstes Mal. Bye. Ja. Tschüss. Tschüss, bringt euch nicht um. Ihr müsst den nächsten Podcast hören.